Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 331. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hi, Gude. Und der Herr Basti. Gude und Grüße. Ja, wir wollen wieder sprechen über die Eintracht, über Fußball, über Euroleague-Dinge und Dummschwätzer. Und ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch mit so ein bisschen Rückblick an und wir müssen ein bisschen weiter zurückgucken auf dieses Marseille-Spiel, was da in der Tat schon letzte Woche war. Wir haben gerade eben in der im Vorgespräch schon so ein bisschen überlegt, was war denn da noch? Nochmal zum Rückblick. Wir haben am Donnerstag gespielt in der Euroleague zu Hause gegen Marseille. Es gab eine wunderbare Choreo und Marseille hat uns das Toreschießen nicht so ganz zugetraut und hat einfach zwei Dinger selbst gemacht. Das war ziemlich kurios. Also ich meine, es fing ja auch genau schon so an. Ich mir gedacht, okay, naja, Marseille war gleich nicht so wirklich im Bilde und die haben sich ein bisschen selbst das Spiel zerschossen, aber du hast gemerkt, gleich am Anfang, die Gegentore sind gefallen, da hatten die auch schon keinen Bock mehr. Nee, die sind ja auch mit so einer zweiten Mannschaft da so ein bisschen aufgelaufen. Ich glaube, die haben das an der Stelle auch nicht so ganz ernst genommen, weil sie natürlich auch dann am Wochenende, ja, das hatten wir letzte Woche schon angedeutet, das Spiel in der Liga haben, wo es ja vielleicht erstmal um mehr ging und sie wussten ja, dass sie da jetzt auch nichts mehr holen können, aber das war schon sehr vogelwild da an der Stelle. Das muss man sagen, aber es kam auch zu keiner Zeit irgendwie Gefahr auf, ne Basti, als wir dann im Stadion waren, haben wir gedacht, okay, nach dem 1-0 spätestens war das eigentlich eine ziemlich klare und relaxte Angelegenheit, so wie es auch manchmal im Stadion laufen kann, ne? Ja, war auch ganz angenehm. Das hatte man ja irgendwie sich auch ein bisschen erhofft. Wir hatten das, glaube ich, auch vorher so gesagt, dass wenn die Eintracht ein schnelles Tor macht, dass dann quasi Marseille, die sowieso nicht so motiviert waren, dann endgültig irgendwie die komplette Motivation verlieren. Und das genau das ist auch eingetroffen. Und war die dritte geile Europapokalnacht. Also alle drei Heimspiele waren echt grandios, sowohl von den Choreos her, als auch von der Stimmung her, als auch von den Ergebnissen her. Also das passt echt krass, zumindest in den Heimspielen, bei den Auswärtsspielen. Kommen wir vielleicht später noch dazu, gibt es so ein paar Ärgernisse, aber ja. Zumindest die Heimkampagne dieser Euroleague-Saison war echt herausragend geil. Das musst du dir echt vielen mal tollen Erinnerungen verbunden, gerade bei dieser Gruppe. Das ist richtig toll. Du gewinnst ein Spiel nach dem anderen auch zu Hause mit einer Seriosität und einer Souveränität. So klar die Ergebnisse zu gestalten, das ist schon einmalig. Und davor, dass wir eigentlich am Anfang gedacht haben, naja gut, wie können wir das hier erfolgreich gestalten, ist das mehr als souverän sind wir da durchgegangen. Ja, wir sind dann jetzt auch Gruppenerster, dadurch, dass Lazio überraschenderweise gegen verloren hat. Hat ja noch ein paar Rückzieher-Tor gemacht. Genau. Ja, also bei uns macht Luis Gustavo dieses Eigentor, wo ich schon kurz am Überlegen war, ob er dann irgendwie dann da auf Frankfurt gewettet hat und sich den Schein irgendwie sichern wollte. Und die Zyprioten machen den Rückzieher da. Fallrückzieher, das war das Wort, was ich sagen wollte. Ja, und damit 15 Punkte. Krass einfach. Ja. Krass. Die Eintracht ist einfach schon Gruppensieger. Wahnsinn. Der Lindert vielleicht, sicher in Europa. Geil. Ja, lindert vielleicht ein bisschen den Schmerz derjenigen Leute, die nicht nach Rom können oder zumindest nicht ins Stadion können, was echt sehr, sehr ärgerlich ist. Dass die Leute schon wissen, okay, die Eintracht ist schon Erster und es wird auf jeden Fall ein weiteres Auswärtsspiel stattfinden. Vielleicht schaffen wir es da endlich, diesen verhexten Teil dieser Euroleague-Saison so ein bisschen auszugleichen, indem das ein Spiel wird, wo wirklich alle hin können. Das wünsche ich mir wirklich von Herzen für jeden, weil das tatsächlich auch nicht nur, ich habe jetzt zwar eine Karte, aber mich fuckt das genauso ab, weil du ja trotzdem dann auch deine Leute nicht dabei hast teilweise. Oder du hast das dann im Freundeskreis, der eine sucht und das tut dir ja dann auch für die Leute leid und dann ja, das wirft ja sogar einen Schatten für die Leute, die eine Karte gekriegt haben. Das heißt, du kannst dich ja nicht mal richtig freuen. Ja. Zu sagen, oh geil, ich habe Glück gehabt, ich habe eine Karte. Sondern du denkst dann gleich ja auch noch, irgendwie willst du ja, dass jeder, mit dem du da irgendwie diesen Moment auch teilen willst, dabei ist. Und wenn das nicht so ist, das ist ja auch für die Leute, die im Stadion sind, scheiße. Das darf man nicht vergessen. Und das ärgert mich weiterhin massiv, dass das so unnötig dramatisiert wird, dass da wirklich Sicherheitsbehörden sagen, nee, das machen wir auf keinen Fall, wenn wirklich beide Vereine das wollen. Mittlerweile ist es ja durchgedrungen, dass Lazio selber würde gerne die Karten rausgeben, weil die nicht loswerden. Und dass das tatsächlich an den Sicherheitsbehörden dort jetzt einfach hängt und die stur bleiben, das macht mich weiterhin wütend und wirft, Basti, wie gesagt, hast, so einen ganz kleinen Schatten. Du hast eine Karte, hast du gesagt, Marvin, du glaube ich nicht, ne? Nee, ich habe keine Karte. Ich werde trotzdem nach rumfahren. Aber das Spiel halt dann dementsprechend wahrscheinlich nicht sehen können, weil natürlich die Restriktionen dementsprechend krass sind. Ist ein bisschen ärgerlich, weil ich wäre auch gern dabei gewesen. Ich habe gedacht, es könnte eine richtig geile Auswärtstour werden. Gab ja schon extrem viele Absagen. Auch ich kenne wirklich sehr viele Leute, die auch extrem regelmäßig ins Stadion gehen und auch eine Absage kassiert haben. Ist eine bittere Situation irgendwie. Man hätte ganz gerne ein paar Rekorde eingestellt. Jetzt habe ich noch mitbekommen, dass irgendwie auch, es gibt auch ein Verbot, ich glaube, um Bergamo herum. Also auch da versuchen sie irgendwie diese Fanfreundschaften. Hatte sich angedeutet, ja. Genau, sich so ausgestalten zu lassen, dass die Jungs dann nach Rom kommen. Ist eine Scheißsituation. Finde ich auch eine unnötige Eskalation der ganzen Angelegenheit. Das hätte man smarter regeln können. Ich finde es schade. Einfach verdammt schade, wenn ich ehrlich bin. Ja, absolut nachvollziehbar. Wie Basti schon sagte, wir haben irgendwie so ein bisschen Pech gehabt jetzt mit unseren Auswärtsspielen und da bleibt einfach nur zu hoffen, dass wir in der nächsten Runde dann einen haben, einen Gegner, wo wir keine Schwierigkeiten haben mit irgendwie Auswärtskontingenten, wo es keine Hochsicherheitsspiele, Strafendinger gibt und wo wir auch nicht irgendwie drauf hoffen müssen, dass irgendwelche Fluglinien doch bitte jetzt nicht pleite gehen. Hättet ihr denn einen Wunschkandidaten für die nächste Runde? Ja, Glasgow finde ich ganz charmant. Für mich bleibt es auch Glasgow. Ich finde das immerhin weiterhin ein extrem attraktives Los, allein aufgrund der Tatsache, dass es mehrere Dinge vereint. Du hast zum einen immer noch, denke ich, dass es die Stimmung ganz nett wird. Dann hast du eine geile Stadt. Du hast eine Größe, wo auch Fans hinkommen können. Ja. Die ist gut erreichbar. Und ja, es besteht immer noch die Möglichkeit, in der nächsten Runde weiterzukommen. Ja, das ist das perfekte Paket. Du hast eigentlich, der Name ist größer als die tatsächliche Leistungsfähigkeit so ein bisschen. Mhm. Also es ist wirklich so, dass es so Eintracht gegen Celtic Glasgow oder Glasgow Rangers von mir aus. Und das große Stadion. Ja, Celtic fände ich schon noch einen Ticken besser irgendwie, alleine vom Namen her. Ja. Stimmungsvoll sind, aber du kannst halt trotzdem gewinnen. Das ist nicht so, wie du das, dass du ein Highlight-Spiel hast und spielst plötzlich, keine Ahnung, wirklich gegen Liverpool, die vielleicht nur Dritter in der Champions League werden. Da hast du alle Faktoren auch. Du weißt aber, dass du wahrscheinlich zu 90% ausscheidest. Und das ist ja ein bisschen blöd. Weil so ein bisschen Blut geleckt haben wir ja schon, wenn wir ehrlich sind. Ein bisschen ist gut. Ja gut, ich meine, wir müssen uns schon klar sein, dass das, was wir jetzt hier haben mit diesem Durchmarsch in der Gruppe, dass wir jetzt dann schon auf die härteren Brocken einfach treffen werden. Ja, das wird jetzt... Ja, weiß man ja aber nicht. Das waren schon zwei Brocken, die wir auch in der Gruppe haben, ehrlich gesagt. Also... Das Lazio und Marseille sind jetzt auch keine Laufkundschaft, dass du nicht sagen könntest, okay, du kannst auch gegen den einen oder anderen gewinnen. Ja, wobei sie, glaube ich, da, also gut, Marseille kann man da jetzt so ein bisschen rausnehmen. Die waren, glaube ich, auch bei dem Heimspiel, was sie da ja hatten, auch durch das leere Stadion so ein bisschen irritiert und durch die Spielweise der Eintracht. Und jetzt das zweite Spiel kannst du ja quasi überhaupt nicht werten. Also so brockenhaft haben die sich jetzt nicht angestellt. Ja, ich weiß nicht, sehe ich anders. Ich finde trotzdem, dass man die Leistung nicht schmälern darf, weil Lazio, Rom und Marseille sind trotzdem im Vergleich, das ist trotzdem keine Champions League, also der Vergleich mit den anderen Mannschaften, wenn das keine Brocken sind, dann gibt es vielleicht wirklich nicht viele Brocken, die andere kann wirklich ins Halbfinale kommen, weil... Also ich fand, Lazio war auch beim Heimspiel durchaus nicht leicht zu knacken. Also wir haben halt den optimalen Start gehabt, haben auch da früh und gut ins Spiel gefunden und wussten, sie zu entnerven. Und das war dann halt, und dann kamen noch ein paar Dinge hinzu. Also insofern, Lazio war da schon eine krasse Nummer. So. Also die zwar nicht ihr komplettes Leistungsvermögen gezeigt haben, aber du wusstest schon, wohin die Richtung geht. Und dass halt Marseille jetzt natürlich gerade im zweiten Spiel völlig von die Leinen losgelassen hat, war dann auch irgendwie zu erwarten. Naja, bleibt spannend auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ja, besteht ja auch nicht die Gefahr, dass wir jetzt durchdrehen, weil wir wurden ja auf die einer der schlimmstmöglichen Arten wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Eine gar wunderbare Überleitung. Das gibt ein Überleitungsfleißsternchen für dich, lieber Basti. Ja, wir hatten erneut einen Montagabend-Gegner. Ja? Mhm. Wolfsburg erneut das Montagsspiel unter den Bundesliga-Gegnern. Und die haben uns so ein bisschen mit ihren ganzen Nicklichkeiten den Spaß am Spiel geraubt. Ich hatte im Nachgang was währenddessen? Also ziemlich zum Ende hin irgendwie einen Tweet gesehen, nach dem Motto irgendwie 70 Spielminuten davon lag Pavlenka, Castells 65 Minuten auf dem Ball. Also es war halt so ein Spiel mit ganz vielen kleinen Fouls und Zweikämpfen und vielen gelben Karten. Da war halt überhaupt kein Spielfluss drin. Das war überhaupt nicht schön anzusehen. Sie haben alles zerstört. Sie haben von der ersten Minute konsequent alles zerstört. Und ich akzeptiere das natürlich auch in einer gewissen Art und Weise, auch wenn es mir schwerfällt. Denn sie haben dieses Spiel der Eintracht, wussten sie, komplett zu stören, zu manipulieren ein Stück weit und haben uns dadurch ihren Spielstil, der ja nicht wirklich existent war, aufgezogen und wir konnten unsere Dinge nicht durchdrücken. Beispielsweise 45. Minute, da ist ganz klar, dass wir sturmvoll aus der Halbzeitpause kommen und gleich eigentlich auf den Ausgleich drängen. Was ist das Erste, was jemand gemacht hat? Der Wolfsburger hat sich erstmal hinfallen lassen. Hat also gleich zu Beginn, wo wir eigentlich überfallartig irgendwie agieren wollten, hat er Zeit aus dem Spiel genommen, hat sich hinfallen lassen. Und es muss auch sagen, ich bin echt mittlerweile relativ ruhig im Stadion. Ich war früher ein bisschen impulsiver, habe mich da noch mehr mitreißen lassen. Mittlerweile bin ich wesentlich relaxter. Aber als ich in der 75. oder 76. Minute wieder einen gesehen habe, der sich hat hinfallen lassen, anders kann man nicht sagen, der von einem Windstoß, einem gefährlichen Frankfurter Windstoß umgerempelt wurde und hat sich da gekrümmt, da ist mir dann auch der Kragen geplatzt. Muss ich echt sagen, Leute, ich weiß, es ist eure Taktik, aber das muss ich als Fan auch nicht zwingend gutieren. Ja, aber wenn wir chronologisch bleiben, findet man eine gleiche Szene. Das war, die haben sich ja schon in der ersten Minute hingeworfen. Mhm. Also die haben schon in der ersten Minute, hast du das Gefühl, die spielen auf Zeit. Das ist, glaube ich, trotzdem ja die richtige Taktik gewesen, weil es funktioniert hat. Und die haben wirklich so ein bisschen auch die Stimmung von den Rängen genommen mit dieser Spielweise. Und die der Eintracht ist dann irgendwie ja nicht viel eingefallen. Die haben sich so ein bisschen anstecken lassen. Also die Taktik, die Labbadia gewählt hat, die war wahrscheinlich tatsächlich richtig, auch wenn sie, ja, wenn man das wirklich nicht befürwortet, weil man wirklich auch, ja, weiß eh jeder, aber das ist wirklich der unattraktivste Verein. Die Spieler sind unsympathisch, das Auftreten dieser Spieler war unsympathisch, das hat alles gepasst. Wahrscheinlich, ja, war das so ein bisschen so, wie andere uns gesehen haben unter Kovac. Da war die Eintracht ja auch jetzt wirklich nicht die beliebteste Mannschaft, weil sie auch immer so grenzwertig gespielt hat. Und da haben wir es gefeiert, also kann man dagegen vielleicht sogar nichts sagen. Aber ja, wir sind halt Eintracht-Fans, deswegen bewerten wir das so wie Eintracht-Fans. Und das sollten manche Leute, glaube ich, auch verstehen. Und da habe ich Respekt vor Marvin, dass er so lange ausgehalten hat, bis er ausgerastet ist. Weil ich bin ziemlich früh schon ausgerastet, weil ich wahrscheinlich auch wusste, in was für eine Richtung das läuft. Und umso ärgerlicher, die Szene, die ich im Kopf habe die ganze Zeit, ist tatsächlich, dass eine grottenschlechte Wolfsburger Mannschaft gefühlt jeden zweiten Ball selber ins Seiten ausgeschossen hat. Und du gedacht hast, ach du lieber Himmel, da steht nicht nur Wolfsburg drauf, da ist auch Wolfsburg drin. Das ist die größte Grütze, die ich je gesehen habe. Und das steigert den Ärger darüber, dass man nicht in der Lage ist, die herzuspielen, natürlich nochmal doppelt. Zumal, und da kommen wir, glaube ich, zum wichtigsten Punkt dieses Spiels, auch tatsächlich dieses Spielglück, was wir in den vergangenen Wochen hatten, da gefehlt haben. Jeder einzelne kleine Ball, jede einzelne kleine Schiedsrichterentscheidung, es war immer ein Bein dazwischen, dann ist da mal ein Ball nicht durchgerutscht, bei denen ist er durchgerutscht, Marco Russ passt an der einen Stelle nicht auf. Also du hast wirklich, an dem Tag kamen so viele Kleinigkeiten zusammen und das konnte die Eintracht dann mit dieser Leistung, wenn es dann wirklich mal nicht bei 100% ist und wenn wirklich Russ dann sein zweites, drittes Spiel hintereinander macht, was wir ja auch angekündigt haben, dass das passieren wird. Das reicht dann halt nicht und muss man wahrscheinlich akzeptieren, aber es ist mir wirklich sehr, sehr, sehr schwer gefallen an dem Tag, weil es ganz, ganz viele Faktoren waren, auf die du dann sauer sein konntest. Ja, und es ist genauso, wie du sagst. Natürlich können wir eigentlich objektiv nicht sauer sein, weil wir genau wissen, wie es halt ist, mal so zu spielen, um überhaupt erstmal in die Bundesliga-Saison zu kommen, die ja in den letzten Jahren für Wolfsburg extrem schwierig war. Aber es ist halt, für mich kann ich das ja auch subjektiv mal bewerten, kann sagen, dass es halt nicht schön war nicht schön anzusehen, das hat mich halt tierisch genervt. Ja. Und dann kommen dann halt auch Dinge dazu, das trotzdem, okay, ich akzeptiere das ja auch, ich respektiere das auch, dass die Wolfsburger so gespielt haben. Mir geht's halt nur mega auf den Strich, dass wir ausgerechnet gegen dieses unsympathische Wolfsburg verlieren. Ausgerechnet gegen die lassen wir die 3 Punkte, die eigentlich schon dreimal hätten absteigen müssen, bei denen ich immer wieder denke, und jetzt machen die so ein von wegen, oh ja, wir zählen jetzt die 40 Punkte zusammen. Alter, wisst ihr, wie viel fucking Money ihr raushaut pro Jahr? Ihr seid keine Mannschaft, die jetzt um den Klassenerhalt bibbern muss. Nein, guckt euch bitte an, wie viel Jahressalär da rausgehauen wird teilweise. Ihr müsstet immer noch mit diesem Etat um die fucking Champions League spielen. Da will ich auch nicht hören, ja, wir gucken jetzt, backen jetzt kleinere Brötchen. Das ist alles bla bla. Ihr macht immer noch nicht den geilsten Scheiß draus. Trotzdem respektiere ich natürlich, dass Labbadia bei diesem Spiel seine Mannschaft so eingestellt hat, damit sie uns optimal nerven. Und sie haben den Code, zumindest für den Tag, absolut geknackt. Es haben mehrere Dinge zusammengepasst. Basti hat es eben richtig erwähnt. Wir haben nicht richtig ins Spiel gefunden. Sie wussten, wie sie uns kontrollieren können. Und dann fehlt es halt, dass du halt mal einen Elfmeter bekommst, der vielleicht nicht unberechtigt gewesen wäre. Was ich aber da noch sagen will, und dann könnt ihr gerne wieder was sagen. Aber was ich noch sagen will, ist, dass die Eintracht zu keiner Zeit zurückgesteckt hat. Dass die Eintracht, trotz dass sie ab der ersten Minute, glaube ich, oder das heißt in der fünften Minute gemerkt hat, hier läuft's heute nicht so, hier ist der Flow nicht so da, wir machen nicht die Dinge. Die haben ja gute Chancen gehabt, die Eintracht hat ein um die andere gute Chancen gehabt. Aber sie haben gemerkt, okay, es läuft nicht, aber wir rennen immer wieder an, selbst beim 0-2. Und das zeigt mir, dass ich keine Angst haben brauche. Ja, das ist richtig, wobei ich auch fand, dass wir so ein bisschen dieses eigene Problem hatten, dadurch, dass sie uns so diesen Spielspaß genommen haben und wir dann nachher so ein bisschen mit dieser Brechstangentaktik da rangegangen sind, dass wir es zu sehr gewollt haben, da jetzt irgendwie den Anschlusstreffer oder den Ausgleich zu machen und uns damit halt auch zusätzlich selbst noch so ein bisschen behindert haben, dass Kostic zu schnell war bei den Flanken, dass Jovic in der Mitte schon irgendwie zwei Schritte zu weit vorne war, weil er mit Vollspeed da irgendwie reingegangen ist. Da hätte man mal irgendwie so einen halben Schritt zurückschalten müssen und ein bisschen besonderer reingehen müssen, dann hätte man vielleicht auch irgendwie mehr die Chancen machen können. Also ich fand einfach, wir wollten es zu sehr und haben damit dann natürlich auch hinten die Lücken aufgemacht, wenn du dann siehst, dass du irgendwie das Russ und Endika an der Mittellinie stehen und als einziger Mann irgendwie Hasebe da hinten, du kannst halt auch mit dem Russ kein Laufduell gewinnen, ja? Also, wenn der hinten am 16er steht, dann kann der das vielleicht noch irgendwie taktisch wegmachen, aber ein Laufduell, da waren wir halt auch selbst so ein bisschen blöd, fand ich. Was? Ja. Der Faktor, den kannst du eigentlich mit dem kombinieren, wenn den ich jetzt gerne kritisieren würde. Die Standardsituationen waren halt auch unglaublich, unglaublich ungefährlich. Im Gegenteil, die waren sogar gefährlich für uns, weil dann eben diese Ordnung, wie du es gesagt hast, hinten gar nicht gestimmt hat und die nach zwei, drei von diesen Eckbällen, die wirklich ungefährlich waren, Konter entstanden sind. Und, wir sind nach jedem Eckball in den Konter gelaufen, nach jedem Freistoß. Ja, und dann ist irgendwann ist halt dieses, und das hat sich ja in Augsburg angedeutet, Russ ist wirklich manchmal nicht auf der Höhe und ich verstehe auch, wenn die Leute nicht verstehen, dass ich Russ kritisiere, weil er zeigt ja auch gute Leistungen, wie das Heimspiel gegen Lazio zum Beispiel. Aber meine These bei Russ, und dabei bleibe ich, das passiert trotzdem, sobald er mehrere Spiele nacheinander macht, schleichen sich immer wieder diese Dinge ein. Und das ist trotzdem auf dem Niveau, auf dem die Eintracht sich dann bewegen will, zu wenig, sorry. Wie der denkt immer noch, dass er in der Viererkette mit zwei Innenverteidigern spielt und steht auch dementsprechend zentral. Was dann dafür sorgt, dass zwischen ihm und den viel weiter außen stehenden Außenverteidigern viel zu viel Platz ist. Das war in Augsburg, die haben es Gott sei Dank nicht genutzt. Und Memedi hat es halt diesmal genutzt. Das ist so, sondern steht 1-0, nur weil keiner weiß warum. Und Wolfsburg weiß das zu dem Zeitpunkt auch nicht. Bei aller Spielweise, die vielleicht defensiv ausgerichtet war, um die Eintracht zu ärgern, die können sich aber nicht beim Fußballgott hätten die es nicht beschweren können, wenn es da nicht 1-0 steht. Also das Tor, da wissen die selber nicht, wie die dazu gekommen sind, aber es ist halt so. Und das war für meinen Dafürhalten, war das Russ sein Ding. Ja. Und du, ja, aber trotzdem hätten wir dieses Spiel, und das ist das, was Marvin angedeutet hat, und das stimmt mich auch positiv, wir hätten dieses Spiel trotzdem gewinnen können. Macht euch da nichts vor, wir haben genug Chancen gehabt. Ja, ja. Wir haben sogar zwei Tore kassiert. Wenn dieser Elfmeter, der dann zurückgenommen wurde, der berechtigterweise zurückgenommen wurde, aber wenn du da irgendwie einen Schritt schneller bist, kriegst du einen Elfmeter fürs 1-0, gewinnst. So, dann hast du den anderen Handelfmeter, dann spielst du unentschieden, und wenn Rebic am Ende dieses Toni Kroos-Ding da reinballert, ja, also das sind so viele Sachen, die trotzdem zu unseren Gunsten hätten laufen können, das muss man sich auch erstmal arbeiten, weil es gibt auch Tage, wo man sagt, an denen geht nichts, wo dann auch wirklich nichts geht. Aber an dem Tag wäre trotz dieser Negativität, die in vielen Punkten in unserem Spiel war, trotzdem was gegangen. Und das ist das, was mich positiv stimmt und was mich auch positiv stimmt, dass ich diese Wolfsburger Mannschaft nicht neben uns sehen werde, weil so werden die keine ganze Bundesliga-Saison bestreiten können, weil die auch Glück hatten. Und das lässt mich auch ein bisschen ruhiger schlafen, weil ich gar nicht von denen viel mitkriegen will dieses Jahr. Aber genau, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, auf lange Sicht kann sich wieder die Qualität, die Eintracht einfach hat und auch in Ansätzen gezeigt hat, kann sich durchsetzen. Bin gespannt, wie das mit Wolfsburg weitergeht. Ich finde aber, und ich will den Punkt, den Basti gerade macht, nochmal aufnehmen. Und zwar nochmal zu Marco Rus. Es ist unbestritten, dass es eine beispiellose Karriere ist, die Marco Rus eigentlich im Spätherbst seiner Karriere nochmal gemacht hat, dass er von einer schwerwiegenden Erkrankung wieder so gut zurückgekommen ist, sich an den Spielbetrieb in der fucking ersten Bundesliga wieder zurückgekämpft hat, ja, dass er sogar nicht nur als Maskottchen mitläuft, sondern Spiele macht, Spiele auch wie gegen Lazio Rom gut bestreitet. Aber, und das ist ein liebgemeintes Aber, es ist natürlich so, dass das Spielniveau der Frankfurter Eintracht in den letzten anderthalb, ja, vielleicht im letzten Jahr nochmal nach oben gegangen ist. Dass wir vielleicht sogar im letzten halben Jahr, dass wir mittlerweile ein anderes Niveau haben und gleichzeitig dieses andere Niveau allein in Sachen Schnelligkeit auf den Platz bringen. Das ist ein Niveau, was er nicht in gleicher Art und Weise mittragen kann. Deswegen schafft er diese Lücken, die manchmal gut gehen, die manchmal aber er auch nicht mehr korrigieren kann. Und das sehen wir, haben wir beispielsweise bei dem Spiel gegen Wolfsburg gesehen. Deswegen ist er für mich auch keine langfristige Lösung mehr. Ja, gebe ich dir recht, aber man hätte auch von Trainerseite dann vielleicht die Taktik da an der Stelle einfach umstellen müssen. Wenn du merkst, dass du da einfach zu hoch stehst und dass du mit dem Spieler da nicht zurechtkommst, dann musst du dir halt was anderes einfallen lassen. Weiß ja, ich nicht. Hätte man machen weiß, können. Aber ja, weiß ich nicht, aber dass ich wegen Marco Rus mein ganzes System umstelle, weiß ich nicht. Wenn du keine Alternative hast. Ja, aber was soll er jetzt machen? Der kann ja, für die Verletzung von Abraham kam Hütter ja auch nichts. Und Rus hat es ja trotzdem in vielen Spielen auch gezeigt, wo die Eintracht ähnlich gespielt hat. So ist es ja nicht. Also wir haben ja gegen Lazio Rom auch gespielt und hat Rus ein überragendes Spiel gemacht. Er ist ja, vielleicht willst du als Trainer auch, Gott sei Dank sehen der Trainer das auch anders als wir. Dass sie eben nicht so emotional und so, ja, subjektiv auch oft entscheiden, sondern dann sagen, okay, der hat jetzt vielleicht da und da in Augsburg Unsicherheit gebracht, aber der hat mir auch da und da Sicherheit gebracht, deswegen gebe ich ihm die Chance und vertraue ihm. Der Trainer muss dem Russ ja mehr vertrauen als ich. Das ist ja gut so. Wenn Adi Hütter Russ genauso sehen würde wie ich, dann würde der überhaupt keinen Vertrag kriegen. Das ist es ja. Und das ist ja halt wirklich, wie gesagt, noch der Unterschied, glaube ich. Und ja, es ist einfach ein unglückliches Spiel. Wir müssen es so schnell wie möglich vergessen, finde ich. Die Mannschaft auch. Also ich will da gar keine Schlüsse draus ziehen aus dem Spiel. Da sagen, kannst du ja jetzt auch irgendwie ganz schlecht. Da waren halt so viele kleine Dinge, die du halt auch nur schwer irgendwie jetzt beeinflussen kannst. Eigentlich kannst du halt jetzt wirklich nur sagen, okay, nächster Spieltag, neuer Gegner mit einer komplett anderen Spielweise vielleicht. Und darauf musst du dich jetzt vorbereiten. Leider nicht, René. Die Spielweise ähnelt sich leider sehr. Ich muss zugeben, ich habe sehr wenig Hertha-Spiele bislang gesehen, aber vielleicht bevor wir gleich zu Hertha kommen, lasst uns in der Tat dieses Wolfsburg-Spiel so ein bisschen abhaken. Es gab auch diese Woche wieder so ein paar aktuelle Sachen, die wir vielleicht erstmal machen sollten, bevor wir in die Zukunft schauen und gucken, was da mit Hertha ist. Vor dem Wolfsburg-Spiel, und ich glaube, es war auch noch vor dem Marseille-Spiel, gab es noch dieses wunderbare Interview mit Rebic in der FR, wo er so ein bisschen noch gesagt hat, so nach dem Motto, naja, schön und gut und ich fühle mich in Frankfurt wohl, weil eben auch so Umgebung und Mannschaft und das alles, das muss zusammenpassen und das ist mir wichtiger als Geld. Und dann war da dieser entscheidende Satz drin von wegen, ja, ich bin noch nicht 100% fit. Ich glaube, das war so der Moment, wo alle so ein bisschen aufgehorcht haben, so, oh, okay, was ist jetzt erstmal, wenn der bei 100% angekommen ist? Fand ich ein sehr lesenswertes Interview, wollte ich an der Stelle einfach nur nochmal drauf hinweisen. Ja, fand ich auch. Und dass Rebic schon nicht bei 100% ist, sieht man trotzdem an mancher Stelle. Hat jetzt auch nicht sein allerbestes Spiel gemacht. Nee, war. Aber damit haben wir ja gerechnet. Und vielleicht hat sogar dieser Fakt dazu beigetragen, dass er überhaupt geblieben ist. Wer weiß das schon. Ja, das könnte durchaus auch sein, ja. Vielleicht auch da wieder so eine Kombination von vielem. Dann gibt es noch eine direkte Folge des Wolfsburg-Spiels. Und zwar hat gestern war der dritte, gab es die Meldung, dass der DFB eine Geldstrafe gegen Kevin Trapp in Höhe von, was waren es, 8.000 Euro verhängt hat, wegen Meckerns gegenüber des Schiedsrichters. Ich weiß nicht, vielleicht reagiere ich da ein bisschen empfindlich, aber irgendwie ist es gerade so, ja, man, passiert halt auch viel, wenn du da irgendwie zu 200% mit Adrenalin vollgepumpt bist. Da muss man vielleicht auch nicht alles jetzt irgendwie so wahnsinnig ernst nehmen. Man hat die gelbe Karte dafür gesehen, da jetzt nochmal irgendwie eine Geldstrafe hinterher zu werfen. Die Geldstrafe war doch nicht für die gelbe Karte, sondern für die Äußerung nach dem Spiel, oder? Kannst ja auch nicht, genau. Ja. Also es war für die Äußerung, dass der Schiedsrichter seinen Pass abgeben soll. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann er sich, glaube ich, nicht beschweren. Nee. 8.000 Euro soll er zahlen, wird ihm nicht wehtun. Diese Aussage war ja trotzdem unglücklich. Mit Sicherheit nicht. Nein, die Aussage war auch unglücklich, da brauchen wir uns nichts vormachen. Da muss er trotzdem mit seiner Erfahrung auch besser reagieren und das ein bisschen ja, zum verklausulierter formulieren. Nichtsdestotrotz verstehe ich ihn dazu 1.000%, weil der Schiedsrichter jetzt keine eklatanten Fehler gemacht hat, aber war wirklich sehr, sehr unsympathische und auch unsouveräne Spielleitung im Sinne von, dass er dieses Spiel nicht im Griff hatte. Dass es ihm entglitten, hätte der viel früher beim Zeitspiel von Wolfsburg, hätte er viel früher eingreifen können, dann wäre ihm das irgendwie nicht um die Ohren geflogen danach. Ja. Er hätte diese Unruhe, die dann reingekommen ist, da hat er auch seinen Teil dazu beigetragen. Und wenn das stimmt, was Trapp sagt, wie er mit den Spielern gesprochen hat, dann kann ich auch Trapp verstehen, dass er sich da beschwert. Wenn Trapp dann sagt, er würde gerne auch respektvoll vom Schiedsrichter behandelt werden und er sagt einfach nur, lass mich in Ruhe, geh weg. Dann spricht das nicht dafür, weil ich glaube, es gibt einen viel gescholtenen Schiedsrichter, der aber wirklich durch seine Art, glaube ich, viel gewonnen hat. Und das ist Dennis Aitken zum Beispiel, der wirklich, ja, finde ich auch, wenn du auf dem Feld siehst, freundlich mit den Spielern ist, lustig ist, der natürlich auch Fehler macht, das ist ganz klar, das ist bei allen Schiedsrichtern so, der aber trotzdem, ja, zumindest als für mich als Außenstehender sympathisch rüberkommt, aber Stegemann, also ich hatte als von der Tribüne aus denselben Eindruck wie Trapp auf dem Platz. Ja, Rubeck hat gerade noch eine wichtige Ergänzung zu dem Thema im Chat. Er hat nämlich geschrieben, er hätte nicht sagen sollen, dass er Dreck gepfiffen hat, er hätte Mist sagen sollen. Ja, genau. Ja, naja, also wie gesagt, 8.000 Euro geht ja noch einigermaßen. Ich finde es aber, ehrlich gesagt, finde ich es auch mal gut, dass Trapp, auch wenn es jetzt nicht Gentleman-like war oder war jetzt nicht so, wie man sich es hätte vorstellen müssen. Er ist auch irgendwo ein Leader-Typ, darüber haben wir in der letzten Woche ja gesprochen. Und ich finde es auch mal okay, dass dann irgendjemand mal auf den Tisch haut, weil ganz ehrlich, das war halt einfach ein gebrauchter Tag, auch für den Schiedsrichter. Er hat keine klare Linie gefahren, weil die Sache ist die, wenn dir das auf den Sack geht, wie die Wolfsburger sich hinfallen lassen, so, dann setze ich gleich ein Zeichen. Das hättest du in der ersten, zweiten, dritten, vierten Minute schon machen können. Auch das ständige Zeitspiel des Torhüters und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Hat er die Linie vermissen lassen? Ist ganz klar, dass sich die Gegenseite dann aufregt. 8.000 Euro, whatever. Wenn es vielleicht noch schöner gefunden, hätte man gesagt, okay, ich zahle 10.000 Euro und dann lieber an einen guten Zweck oder sowas, hätte man theoretisch auch machen können. Naja, er kann es überleben. Ja, das wird er auf jeden Fall. Und vielleicht kann er es ja wieder reinholen, falls er ab dem Jahr auf der Saison 21/22 in der Euroleague 2 spielt. Ja. Basti atmet schon ganz schwer. Das war Marvin, ich atme schon gar nicht mehr. Bei dem Thema kann man auch nicht mehr wirklich atmen. Es ist ein schwieriges Ding. Ich war erst komplett dagegen und habe es total Mist gefunden. Mittlerweile, ich hatte kurz mit dem Super kurz geschrieben und ja, ich kann sogar die Sichtweise verstehen, wenn man sagt, naja, vielleicht ist es für die normale Europa League eine Aufwertung. Es kommen ja auch gar nicht wirklich, also zumindest von der deutschen Liga kommen ja nicht wirklich mehr Leute in internationalen Wettbewerb. Das wäre dann entweder der Tabellen 6. oder 7. Und der würde halt statt Playoff-Runden zur Europa League in die, würde dann halt relativ schnell in die Europa League 2 kommen. Naja, es ist halt, weiß nicht, das ist so richtig geil, wird's halt dann trotzdem nicht. Und das Beschissenste ist halt die Anstoßzeit von 16.30 Uhr an einem Donnerstag. Erzähl mir mal bitte, wie du, selbst wenn du donnerstags mit dem Flieger fliegen willst, zu diesem Ort, das wird 16.30 Uhr schon extrem eng. Ja. Also dröseln wir es vielleicht nochmal auf. Also was wir haben werden, weil du gerade gesagt hast, für die Bundesliga ändert sich da nichts. Es geht ja immer noch dieser UEFA-Koeffizient. Danach haben wir weiterhin 4 Startplätze in der Champions League, 2 in der Euroleague und bislang wäre es ja so gewesen, dass der Tabellen 7. oder 6., je nachdem wo der Pokalsieger spielt, hätten sich ja quasi für die Qualifikation für die Euroleague spielen müssen. Das fällt dann ab der Saison 21/22 weg. Dafür würde man quasi dann keine Qualifikation, sondern eine einzelne Playoff-Runde oder Quali-Runde, also nur ein Spiel und keine 3 Spiele machen, um sich für die Euroleague 2 eventuell zu qualifizieren. In der dann ebenfalls 32 Mannschaften spielen. Dafür wird die normale Euroleague von 48 auf 32 runtergestampft. Ich kann mich da immer noch nicht so richtig drüber freuen, zum einen, wie du sagst, mit diesen Anschlusszeiten, irgendwie 16:30 irgendwas. Kannst du irgendwie, musst du 3 Tage Urlaub nehmen, dass du irgendwie, je nachdem, wenn du da nach Israel oder sonst wo irgendwie hin musst, so hin, zurück und tralala. Als Fan zu Hause musst du halt auch dem Chef sagen, du, ich gehe heute irgendwie mittags, weil ich will nachher noch irgendwie Fußball gucken. Ja, ist praktisch nicht machbar. Das ist eine Frechheit. Also das ist halt genau der Punkt. Und ich kann da auch nachvollziehen, dass es halt einfach immer enger wird. Aber 16.30 Uhr ist für einen, der unter der Woche tätig ist, selbst wenn du um 15 Uhr frei hast, weil du Frühdienst hast, wird's eng. Selbst wenn du noch in die Schule gehst oder in die Uni, hast du um die Zeit unter Umständen Schwierigkeiten. Ja, da liegst du noch im Bett. Was ist das auch für eine Atmosphäre? Das wirkt dann wie so ein Nachholspiel, was irgendwo reingequetscht ist. Also das finde ich nicht zu Ende gedacht, diese Geschichte. Ja, ich sehe es wieder, Marvin, so diese erste Ablehnung ist zumindest in ein paar Punkten geschwunden, wo ich sage, okay, das und das Argument könnte ich nachvollziehen. Und David hat gestern bei 93 zum Beispiel angeführt, dass man sagen kann, für kleinere Vereine ist das vielleicht attraktiver, ähnlich wie die Nations League. Das ist so, dass du es aus der Warte von kleinen Vereinen hast, die dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, in diesen Wettbewerb reinkommen, sonst gar nicht reingekommen wären. Und sich darüber freuen, dass sie überhaupt an irgendeinem europäischen Wettbewerb partizipieren können, auch finanziell vielleicht. So, verstehe ich. Da muss man es unter der Warte der Eintracht betrachten. So, für die Eintracht ist es eigentlich aus meiner Sicht schlecht. Weil für uns, wir sind einer der wenigen, die diese Euroleague, die nicht den besten Ruf hat, aber trotzdem ernst nehmen und feiern. Aber das ist ja die Ausnahme. Das heißt aber, für uns fällt in diesem Wettbewerb, den wir als attraktiv erachten, weil wir natürlich auch nicht viel mehr haben, weil Champions League ist trotzdem leider unrealistisch, fällt für uns ein Zugangsplatz weg. Das heißt, schwieriger. Muss Pokalsieger werden oder Fünfter. Und das ist trotzdem für die Eintracht schlecht, weil, und ich glaube nicht, dass derselbe Effekt, den wir mit Eintracht in der Euroleague haben, dass der in dieser Euroleague 2 auch eintreten würde. Ich glaube, dann würde sich das trotzdem nicht gut anfühlen. A, habt ihr gesagt, die Anschlusszeiten alleine verhindern das schon, und auch alleine der Name des Wettbewerbs. Was sollen wir da singen? Euroleague 2 Gewinner, ole ole, und dann weiß ich nicht. Ist der nächste Punkt. Finde ich ein geiler Ansatz. Er ist nicht zu Ende gedacht. Warum nenne ich das dann so? Da muss ich mir was anderes überlegen. Ich weiß. Und es war auch damals nicht alles geil. Den Europacup der Pokalsieger fand ich irgendwo eine geile Idee. Ja, da waren ganz andere Mannschaften zum Teil dabei, weil über den Pokal hat sich immer mal jemand anderes qualifiziert. Das hättest du noch viel geiler irgendwie herausstreichen können. Und dann hättest du ja trotzdem 3 unterschiedliche Wettbewerbe. Dass du jetzt eine Europa League 2 machst, um dann als Gewinner dieser Europa League 2 nächste Saison einen Startplatz in der Europa League 1 zu erhalten. Ach, ich weiß nicht. Da muss ich ein bisschen kreativer sein. Für mich kommt das so ein bisschen vor, als wenn man jetzt damit versuchen würde, so ein pseudo-europäisches Ligensystem aufzumachen. Deswegen nennst du es auch Euroleague 2, weil du ganz klar sagst, zwei Klassengesellschaft, wir haben die, die da oben spielen, wir haben die, die da unten spielen. Man könnte jetzt das Ding natürlich auch irgendwie weiterdrehen und sagen von wegen, wir versuchen das so ein bisschen irgendwie, weil wir jetzt doch vielleicht irgendwie Schiss haben, dass diese ganzen großen Vereine sich ihre eigene Liga irgendwie schaffen, denen so ihr von wegen, nee, ihr könnt da mal so ganz elitär in euer Champions League spielen und für den Rest, ja, so das Niedere und das Pöbelvolk machen wir so Euroleague und Euroleague 2, die können sich da unten so ein bisschen irgendwie austoben. Also es wirkt so alles, wie du schon sagst, nicht so ganz zu Ende gedacht und so ein bisschen merkwürdig, und man versucht irgendwie von allem kommt einem fast so ein bisschen vor, als wenn so Berater schnell irgendwie in 5 Minuten aus Konzepten von verschiedenen Ligen irgendwie was zusammenkopiert haben, und das war dann das Ergebnis, was sie bei der Euroleague 2 da jetzt aufgeschrieben haben. Ich glaube, das ist leider, und da leidet der Fußballfan trotzdem wieder unter diesem Kram. Das ist ein ähnlicher Effekt wie so eine EM, die in allen Städten stattfindet. Das ist einfach auch, um dich bei kleineren Verbänden auch beliebt zu machen, um dir dann in gewissen Stellen vielleicht die Stimmen wieder zu sichern. Weil du tust ja mit dieser Euroleague, tust du ja kleineren Verbänden einen Gefallen, was prinzipiell gut ist. Aber die Leute tun das ja nicht aus Nächstenliebe, sondern die tun das, damit irgendwelche Stimmen wieder fließen, zu sagen, okay, ey, krieg da und da die Startberechtigung dafür, müsst nämlich auch wieder wählen, blablabla. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil diese dritte Perspektive, die ich hier noch einfließen lassen wollte, das ist die einzig positive, die ich sehe, ist das, ja klar, für die Eintracht ist blöd, weil die Eintracht eigentlich ja auch kein potenzieller Euroleague-Verein ist momentan. Auch wenn wir jetzt dafür Furore sorgen, ist es ja nicht so, dass wir da irgendwie sagen können, in 10 Jahren nehmen wir da 6-mal teil oder so. Das ist ja leider nicht der Fall. Aber für Vereine wie, keine Ahnung, Sevilla, vier Vereine, die so mit Tottenham, so die so in ihren Ligen nicht die ganzen großen Babos sind, aber trotzdem schon geile Teams sind. Für die ist vielleicht gut, weil diese Euroleague 1, will ich sie jetzt einfach mal nennen, damit wir hier nicht durcheinander kommen, die wird ja dadurch ein bisschen aufgewertet, weil Teams rausfliegen eigentlich. Also für die ist es, dann ist es quasi einfach eine 32er Euroleague, die vielleicht diesen Wettbewerb ein bisschen knackiger und dadurch attraktiver macht, dass schneller irgendwelche attraktiven Partien zustande kommen. Dir fällt dieses unsägliche 16-Finale auch weg. Und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann so, dass du denkst, okay, vielleicht wertet das den ursprünglichen UEFA Cup auf, aber das ist, das hätte man meiner Meinung nach auch anders haben können. Ja. Ich finde es insofern einfach ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben jetzt die Punkte eigentlich auch schon ganz gut dargelegt, finde ich. Und es gibt wirklich zwei Sichtweisen. Das Ding, was für mich halt nur nicht zusammenpasst, ist die Tatsache, dass du zwei Dinge versuchst. Und auf der einen Seite wird der Plan ja schon ein bisschen entzerrt, zum Glück. Also jetzt der normale Spielplan, wir haben Bundesligaspiele an am Freitag, am Samstag, am Sonntag, manchmal auch am Montag. Wir können froh sein, dass die am Montag wieder zurückgenommen werden, ne? Aber dadurch, dass das halt so ausfranst, und das ist ja nicht nur in der Bundesliga, sondern in anderen Ländern auch, ist halt auch wenig Möglichkeiten, um zu arrangieren, wie das international aussehen sollte. Wenn ich zum Beispiel sage, wir nehmen halt irgendwie noch den Freitag dazu für Europa League oder so, keine Ahnung, dann würde ich, das wäre ja auch schon extrem knapp, weil du willst ja Samstag immer noch Bundesliga spielen. Oder ich nehme den Montag vielleicht dazu. Also es ist alles ein bisschen, es ist kacke. Für mich, der Hauptkritikpunkt ist wirklich an dieser Europa League 2, neben dem Namen, neben des Namens, auch die Tatsache, dass du am Donnerstag um 16.30 Uhr irgendwie daran musst. Also wahrscheinlich nicht nur, aber das ist eine blöde Uhrzeit. Da muss man sich dann vielleicht wirklich was anderes überlegen, wenn ich so eine Liga einführe. Da muss ich vielleicht sagen, dann sind Kernspielzeiten nur noch Samstag und Sonntag für Ligenbetrieb. Und alles andere würde ich dann dementsprechend arrangieren. Weiß ich nicht. Ist schwierig. Ansonsten, ich finde halt auch nicht den super Gewinn, dass du dann einen Euroleague-Startplatz in der nächsten Saison bekommst. Weiß, das wertet das auf, aber ja, keine Ahnung. Finde ich auch schwierig. Bin ich da auch nicht so sicher. Und von da kannst du dann wiederum in der Champions League landen. Also ich meine, das finde ich geil. Also ich meine, ich muss sagen, also dass du nicht nur die Europa League gewinnst, was ja an sich immer noch einen relativen Wert hat, und dass du dann aber als Euroleague-Sieger demnächst in die Champions League kommst, diesen Sprung kapiere ich. So, ne? Weil das halt ja trotzdem ja für kleinere Clubs oder so, oder Clubs, die vielleicht einen Pokal gewonnen haben, irgendwo ein relevantes Kriterium ist. Aber halt diesen ersten Sprung, der, weiß ich nicht, der wirkt ein wenig konstruiert, um es mal so zu sagen. Der wirkt auch konstruiert, weil du nicht vergessen darfst, dass du derjenige bist, der ja dann faktisch eigentlich trotzdem sowieso schon in dieser Euroleague gelandet wärst. Also das ist ja, sag ich mal, die Eintracht ja, wird jetzt, genau, Eintracht das ist wird, die Eintracht wird Sechster, kommt in die Euroleague 2, gewinnt die Euroleague 2, mit diesem sechsten Platz wäre die eigentlich auch heutzutage eh schon in der Euroleague 1. Also genau, du erkämpfst ja eigentlich das, was dir dann zumindest aus jetzt der deutschen Perspektive, ich weiß nicht, wie das in den anderen Ländern aussieht, aus unserer Perspektive zumindest kämpfst du dir das dann halt zurück. Ich weiß nicht, das wirkt auch immer konfuser. Du hast dann trotzdem, dann gibt es Champions League Absteiger und wurde auch die berechtigte Frage gestellt, steigen dann die Euroleague 1 Teilnehmer auch ab in die Euroleague 2 dann in den K.O.-Phasen? Also du kommst ja dann aus diesem europäischen Konstrukt gar nicht mehr raus. Weiß ja dann gar nicht mehr, wer wo spielt, dann wechseln die Mannschaften, ja, musst du dir überlegen. Champions League-Leute steigen in die Europa League ab. Logischer wäre es ja dann, dass die Euro League 1 Teilnehmer in die Euro League 2 auch noch absteigen, und dann verwässert das ja immer mehr. Ich finde, da Marvin hat eigentlich einen interessanten Dings angesprochen, das muss mehr getrennt werden. Und über so eine Sache wie den Pokalsieger-Pokal, den ich aber trotzdem leider auch kritisch sehe, weil ich glaube, dass die Pokalsieger gar keinen Bock haben auf diesen Pokal, weil das potenzielle Vereine sind, die eigentlich in die Champions League wollen und können. Ja, wahrscheinlich. Und dann hast du dann da wahrscheinlich ein paar Halbfinalisten drin. Das ist dann halt auch wieder blöd. Wobei das vielleicht auch seinen eigenen Charme hätte. Das müsste man in der Praxis mal gucken. Da haben wir jetzt hier auch kein Konzept, glaube ich, hier parat. Aber was wir sagen können, Euroleague 2, alles für und wieder, ist trotzdem, bei mir überwiegt trotzdem das Negative. Dann, liebe Leute, also da scheint es aber irgendwie so ein Abstiegskonzept zu geben, weil ich hatte vorhin nochmal bei Transfermarkt nachgelesen, hat es gerade eben nochmal aufgemacht. Und da steht drin, dass die Gruppenersten direkt für das Achtelfinale qualifiziert sind. Die Gruppenzweiten spielen in einer Zwischenrunde mit den Gruppendritten der Euroleague weitere 8 Teilnehmer des Achtelfinale aus. Also es würde bedeuten, dass die Gruppendritten der Euroleague dann nochmal in eine Zwischenrunde in der Euroleague 2 kommen, um dann da eventuell noch ins Achtelfinale zu kommen. Ja, Leute, ne, dann lasst es komplett sein, bitte. Also das reicht mir jetzt. Aber ich habe probiert. Also demnächst brauchen wir hier so einen Entscheidungsbaum, ja, wo wir dann sehen können, wer spielt wann wie. Also das nervt doch jetzt schon, wenn wir sind doch jetzt schon in der Situation. Wir kommen jetzt weiter, überwintern in Europa. Trotzdem kann es uns passieren, dass wir auf irgendeinen Typen aus der Champions League treffen. Klar ist es attraktiv, aber das ist sportlich zumindest unfair auch. Also dann werden gar nicht alle Gruppen Ersten belohnt. Ich weiß, wir fallen wahrscheinlich sogar nicht mal mehr da rein, weil wir wirklich viele Punkte haben. Aber trotzdem, wir haben es ja mit dieser damals mit der Nummer gegen Porto, haben es ja am eigenen Leib erfahren. Was soll das? Dann spielst du in der Euroleague gut, wirst aber nicht bunt, weil kommt irgendeiner von der Champions League runter. Also da müsste man meiner Meinung nach klarere Trennungen vornehmen, zu sagen, okay, wenn du aus der Champions League ausscheidest, dann bist du halt ausgeschieden, Digga. Pech. Kannst nicht hier am besten durch 80 Wettbewerbe durchgereicht werden. Hauptsache, ja, aber da greift immer das, was du vorhin gesagt hast, man will irgendwie möglichst vielen es ganz komfortabel machen, um da auch sich dann noch irgendwie Stimmen irgendwie zu erwirtschaften. Also musst du das immer alles schön abfedern, zumindest bei denen, die irgendwie dir am meisten helfen können, Dinge durchzudrücken. Und du hältst ja natürlich auch die finanzielle Belastung oder den finanziellen Ausfall für manche Vereine, die in der Saison zuvor richtig Mist gebaut haben, da die Jahre davor aber immer in der Champions League waren, noch einigermaßen gering. Also das ist immer trotzdem noch ein riesen Breakdown, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn extrem viel Geld ausgeschüttet wurde und dann eine Saison später, weil du halt nicht in der Champions League gelandet bist, und dann oder so weit unten plötzlich gar kein Geld bekommst, ne? Also dann, naja, ist wobei zumindest du so eine kleine Abstufung. Die Geldtöpfe da halt schon eine gewaltige Größe irgendwie, ja, haben, wenn du siehst, was du gewinnst, wenn du du bekommst, wenn du die Euroleague gewinnst, das ist ungefähr das gleiche, was du bekommst, wenn du in der Champions League die Gruppenphase überstehst. Also da sind halt auch schon ganz schöne Sprünge drin und da haben sie ja jetzt noch gar nichts großartig dazu gesagt, wie das dann mit irgendwie Siegprämien für die Euroleague 2 dann da aussieht. Das ist ja dann auch nochmal so ein bisschen die Frage. Willst du diese Belastung dann halt wirklich angehen dafür, dass du zumindest, wenn du als Verein in einer der größeren Ligen spielst, kriegst du da denn überhaupt irgendwie nachher irgendwas raus oder ist es am Ende halt nur Belastung und es ist halt so, als wenn du irgendwie 3 Runden im nationalen Pokal irgendwie geschafft hättest? Das ist ein guter Punkt drin, den wir auch noch vergessen haben, dass das natürlich auch eigentlich nichts an der Belastung ändert, aber wahrscheinlich du kriegst ja dann noch weniger Geld als in der jetzigen Euroleague. Ja, alles andere würde halt, also es wäre halt schon fairer zu sagen, so nach dem Motto, du kriegst halt zumindest irgendwie da eigentlich genauso viel, weil wie du schon sagst, die Belastung ist halt trotzdem da gegen weniger attraktive Gegner, wo du halt vielleicht auch weniger TV-Geld bekommst, weil per Definition oder per Situation, wie wir gerade eben festgestellt haben, um 16:30 wahrscheinlich auch bedeutend weniger Fernsehzuschauer da irgendwie da sind. Mal davon abgesehen, die Frage ist, ob überhaupt so ein Sender wie Sky, DAZN wahrscheinlich schon noch, aber so die halt wirklich auch viel Geld da irgendwie investieren wollen, überhaupt Bock haben, so ein Spiel irgendwie zu zeigen. Ja, oder ob das dann nicht irgendwie bei Eurosport oder hier Sport 1 oder sonst irgendwo gezeigt wird. Also das ist halt auch noch die Frage, wie viel Geld steckt da in diesem ganzen Umlauf da überhaupt drin? Guter Punkt, kann man auch sehen. Ja. Kann ich jetzt nicht seriös beurteilen. Ist auch noch nichts dazu gesagt worden. Ich habe zumindest nichts gefunden. Ich habe vorhin mal noch ein bisschen rumgesucht. Ist halt dann auch nochmal so ein Faktor. Ja? Kann man sich in Zukunft als Verein in der großen Liga damit freuen, wenn man auf den Sitten kommt? Oder muss man nicht eigentlich sogar irgendwie hingehen und sagen, so, letztes Spiel, haus mal in die Kiste, dass wir lieber Achter werden, dass wir um den Scheiß da irgendwie drumherum kommen? Kann ich mir gut vorstellen, fast so. Ja. Also wenn es jetzt weitergegangen wäre, also ich meine, ich hatte ursprünglich die Euroleague 2 hatte ich erst so kurz gelesen, habe dann gedacht, okay, wird jetzt der 9., kommt der jetzt auch noch in die Europa League so und die Europa League. Das habe ich auch erst gedacht. Ich habe gedacht, dann kommen plötzlich, keine Ahnung, 7., 8., 9. gibst du also sowas. Und das wäre natürlich fatal gewesen, weil stell dir mal vor, du bist ein Aufsteiger und hast eine geile Saison gespielt und bist dann irgendwie 9. geworden. Ja. Und dann kommst du da rein, du hast zehn Abgänge. Du hast 10 Abgänge, weil du so eine so gute Saison gespielt hast und dann musst du diesen Knochenwettbewerb noch mitmachen. Beispielsweise Stuttgart oder so letzte Saison, den hätte die Europa League wahrscheinlich gar nicht so gut getan, wenn du siehst, wie die jetzt schon mühselig ihre Punkte beisammen suchen. Ne? Insofern schwierig. Da das aber jetzt nicht der Fall ist, da habe ich mich erst verguckt. Alles halb so wild. Schauen wir mal. Es bleibt spannend. Wir werden es im Auge behalten und wenn es da Neuerungen gibt, könnt ihr euch sicher sein, liebe Hörer und Hörerinnen, dass wir es hier wieder ausführlich besprechen werden. Ausführlich müssen wir dann jetzt auch mal auf unseren kommenden Gegner gucken. Wir spielen am Samstag 18:30 auswärts gegen Hertha BSC Berlin. Ist direkter Konkurrent. Wir sind, was waren es, 2 Punkte, 3 Punkte auseinander, also relativ dicht beieinander. Ich hatte mir mal so die letzten, also ich, wie gesagt, ich habe wenig Spiele der Hertha live gesehen. Ich habe ein paar Zusammenfassungen gesehen. Die waren jetzt in den letzten Spielen auch nicht so konstant. Da war auch viel auf und nieder dabei. Aber Basti hat es schon angedeutet, die sind jetzt auch kein Verein, der mit viel Spielfreude und da irgendwie unterwegs ist. Also es könnte sein, dass wir eine ähnlich nicklige Partie sehen, wie wir sie am vergangenen Wochenende hatten. Habe ich das richtig verstanden? Befürchte es. Also Berlin ist auch, ja, die letzten Jahre hat sich wirklich auch zu einer körperlichen Mannschaft entwickelt. Also es ist jetzt nicht die Mannschaft, die die Liga mit ihrem begeisternden Fußball umflügt, sondern die sind meistens hoch konzentriert, spielen körperlich, haben einen Trainer, der das, glaube ich, auch befördert so ein bisschen. Das wird auf jeden Fall keine angenehme Auswärtsreise. Die Aufgabe wird noch schwerer, als zu Hause gegen Wolfsburg zu spielen. Ja, bin definitiv kein großer Fan der Berliner, ich muss leider zugeben. Mein absoluter Lieblingsverein, aber ich erkenne natürlich an, dass da in der letzten Zeit auch extrem gute Arbeit geleistet wurde. Das Spiel gegen die gegen Hannover ist auch berechtigt mit 0-2 oder mit 2-0 für die Hertha ausgegangen. Die nutzen ihre Chancen einfach extrem gut, haben auch, wie spricht man aus, Torunariga? Torunariga. Ja, echt einen geilen Typen. Also die haben eine der gute war Mannschaft. Auch mal hier im Gespräch, gell? Torunariga ja. War auch mal vor ein paar Wochen bei uns im Gespräch. Und wenn ich sehe, mit welcher Konstanz Ari Bisevic auftrumpft, der schon irgendwie auch graue Zeiten verlebt hat. Das ist eine gute Mannschaft, die ist super zusammengestellt. Respekt an die Hertha und die stehen nicht ja durch Zufall da. Auch so Leute wie Jahrstein, den hatte ich vor ein paar Jahren schon mal irgendwie auf der Liste als Torhüter, fand ich nicht verkehrt. Dass der sich aber mittlerweile auch da durchgeboxt hat und einfach zu diesem Mannschaftsgebilde super zusammenpasst. Das wird wirklich extrem unangenehm für die Eintracht. Und ich hoffe, dass wir an die Spiele zuvor anknüpfen und zumindest mit einem Punkt aus Berlin da weggehen. Das wäre schon extrem wichtig und das würde mich freuen, weil ich habe keine Lust, dass die an uns vorbeiziehen, auch wenn die nicht so schlecht sind. Ich finde aber im direkten Vergleich, wenn ich mir das angucke, die spielerische Qualität, finde ich die Eintracht immer noch besser. Also auch vom schönen Fußball her, um es mal so zu sagen. Und allein deswegen will ich, dass wir da mit Punkten nach Hause gehen. Ja, ist halt die Frage, es lässt sich ja wirklich alles sehr darauf hindeuten, dass uns der schöne Fußball da jetzt nicht so geboten wird. Aber die Eintracht kann trotzdem auch dagegen halten. Aber es habe ich auch keine Angst. Ich glaube trotzdem, dass die Körperlichkeit, die wir an den Tag legen, also wir können, und das könnte vielleicht unser Kicker sein, wirklich, also dass wir wirklich, dass zwei Teams, die körperlich und kämpferisch wirklich auf ähnlichem Niveau sind, die Eintracht aber von den beiden wirklich noch ein bisschen besser kicken kann und auch zumindest jetzt, ich will nicht sagen von der individuellen Klasse besser, aber zumindest von der individuellen Form her besser sind. Ich glaube schon, dass wir in der Offensive besser besetzt sind als die. Und auch im Tor zum Beispiel. Und ich glaube, dass wenn wir dann wieder, wenn das, sagen wir mal, ein ausgeglichenes Spielglück da verteilt wird in diesem Spiel, dass wir das tatsächlich auch gewinnen können. Dazu muss aber wirklich, und das hat Hütter, glaube ich, auch nach dem Wolfsburg-Spiel gesagt, die Einstellung muss und die Konzentration muss immer bei 100% sein. Gerade wenn die Leute wie Abraham wegbrechen. Also da kannst du nicht, du gewinnst dann nicht mit 85% oder 80% zu Hause und du gewinnst auch nicht mit 80% in Berlin. Du musst 100% geben, dann kannst du das Spiel irgendwie erzwingen. Aber es ist, ich glaube, das gehört zu den Lernschritten, die diese Eintracht gehen muss, die wir in dieser Saison auch schon hatten. Wir haben zum Beispiel in Augsburg gewonnen. Das ist ein vergleichbarer Gegner, finde ich. Das ist eine grundkämpferische Mannschaft, die aber an gewissen Stellen auch noch individuelle Klasse zu bieten hat. Ja, und die Eintracht hat da souverän gewonnen. Wenn die Eintracht das so hinkriegt da, dann kriegen wir das in Berlin auch hin, aber es muss halt passieren. Und das, da bin ich sehr, sehr, sehr, sehr gespannt, weil, ja, dass wir irgendwann Körner lassen wegen dieser Euroleague ist auch klar und wir spielen halt in der Euroleague noch, also von daher. Das ist vollkommen richtig, aber ich sehe halt, das ähnlich auch wie du, muss ganz ehrlich sagen, die Mannschaft ist trotzdem bezwingbar. Die Hertha ist jetzt nichts, wo du jetzt sagen musst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da holen wir definitiv nichts. Das ist Bullshit. Du musst die Leute auch unter Druck setzen. So ein junger Calvary Arne Meyer, das finde ich total mega, der spielt eine wirklich gute Runde bislang, ne? Aber dass der mittlerweile schon wieder einen Markt, der ist 19 Jahre von 15 Millionen hat, Alter, da sind auch alle Dämme mittlerweile gebrochen, ja, muss ich auch mal sagen, Alter, lass den mal eine komplette Saison souverän spielen. Auch so ein Grujic, der Typ, der kommt von Liverpool, glaube ich, jetzt ausgeliehen. Der hat jetzt ein paar gute Spiele gemacht, aber der ist 22 Jahre alt. Wenn unsere Jungs, wenn die Offensive der Frankfurter Eintracht mal ein bisschen aggressiver dagegen geht, dann kann der auch beeindruckt werden. Und genau so müssen wir rangehen. Dieses defensive Mittelfeldkonstrukt ist nichts, was du nicht knacken kannst. Genauso auch, ich habe ja Toru Nariga eben genannt, ein geiler Typ, aber der ist auch erst 21, der spielt auch noch keine 5 Jahre erste Liga. Auch den kannst du beeindrucken. Du musst aber natürlich diese Körperlichkeit an den Tag legen und musst schauen, dass du nicht zum einen natürlich auch zu Abschlüssen kommst, das wird relevant sein. Keine Ahnung, wie das Wetter ist, wenn es wieder glitschig, eklig ist, musst du auch mit solchen Tormöglichkeiten dafür sorgen. Aber das Defensivkonstrukt der Hertha ist wirklich keineswegs schlecht. Davor habe ich auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise Respekt. Erst 20 Gegentore, wow, gute Sache. Aber trotzdem, wir haben Maschinen da vorne, die Tore erzielen können. Das haben wir in den letzten Wochen, Monaten gemerkt. Und dazu müssen wir wieder zurückfinden, dann geht das auch. Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch, wie wir da in dieses Spiel reingehen? Ja, schwierige Kiste. Also ich habe das ja eben schon angedeutet, aber ich würde mir schon irgendwo wünschen, dass die Eintracht zumindest auf einer Position Wechsel vornimmt. Ich glaube, der Marvin deutet jetzt denselben an, den ich auch im Kopf habe. Ja, und da tue ich mir natürlich schwer, aber auch ich finde schon, dass der Kapitän raus muss, Marco Russ, und vielleicht da, wenn Salcedo spürt, dass er gehen kann, dann würde ich das für euch eine sinnvolle Alternative finden, ja. Weil Hasebe, der in den letzten Wochen unfassbar geil gespielt hat, kann ich alles immer für mehrere Leute rausholen, ja. Ist nicht böse gemeint, ja, aber. Er hat uns in den vergangenen Spielen schon das manche Mal da gewaltig den Hintern gerettet. Ja. Ja. Also hätten wir dann eine Innenverteidigung, ein dicker Hasebe und Salcedo, wenn er fit ist, ansonsten wird sich da nicht viel anderes geben, als dass Russ da auflaufen wird. Und weiß nicht, ansonsten, ja, wie gesagt, tut mir schwer, vielleicht würde ich drüber nachdenken, ja, Willems, der mir auch bei der Einwechslung wieder gut gefallen hat, der defensiven Mittelfeldposition, da nochmal zu sagen, okay, De Guzman war jetzt nicht ganz so super gegen Wolfsburg, wollen wir da vielleicht mal Willems für De Guzman, man könnte es probieren. Weiß nicht, ob das eine Wirkung hat, aber sonst würde ich keine Wechsel fahren. Also man muss schon sagen, dass mir Willems mit seinen Pässen sehr gefallen hat, also da waren viele Pässe in die Spitze drin, die halt auch mit der nötigen Schärfe kamen. Er hatte Geschwindigkeit, er hat so das eine oder andere versucht. Er könnte auch durchaus körperlich noch da das eine oder andere bringen. Er ist jetzt nicht besonders groß, aber hat halt auch relativ breite Schultern. Also wäre in der Tat auch ein Versuch, den ich mir da durchaus vorstellen könnte, dass das funktioniert. Mhm. Ja. Ja, also wäre doch geil. Ich rechne damit, dass vielleicht, ja, man weiß es nicht, aber ich glaube, die Büffelherde wird nicht auflaufen. Ich glaube, dass trotzdem einer von den dreien auf der Bank bleibt und dafür Gacinovic reinkommt. So für so ein Auswärtsspiel ein bisschen. Weil er ist sehr fehlerbehaftet und auch jetzt wieder, als er reinkam. Er ist so ein Spieler, über den kann man sich auch gut aufregen. Das ist so ein Benny Köder Deluxe, würde ich mal sagen. Also du kannst wirklich auch fluchen, wenn er wirklich manchmal den Pass, also der hatte jetzt auch gegen Wolfsburg so eine Situation, wo das so wirkt, als hätte jemand beim PlayStation-Spielen auf den falschen Knopf gedrückt. Und das hat er drin, aber nichtsdestotrotz hat er trotzdem auch seine Wendigkeit und mit seiner, ja, der ist halt ein Mittelfeldspieler und das ist Rebic halt nicht, das sehe ich halt immer noch so. Ich sehe trotzdem Rebic in dieser zentralen Position, in der er sich dann auch wiederfindet. Ja, verschenkt will ich nicht sagen, aber es ist so ein bisschen limitiert ihn in seinen Möglichkeiten über Außen und mit Platzdruck zu machen teilweise. Das hast du ja gegen Wolfsburg auch gesehen, er ist ja auch sehr oft dann auf den linken Flügel rausgegangen und war da irgendwie vor Kostic unterwegs und dafür war Haller in der Mitte, der ja auch durchaus den Ball verteilen kann, aber dann hast du halt wieder einen mehr links und dann fehlt dir wieder einer irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber trotzdem kann ich mir auch gut vorstellen, dass es so kommt. Muss man dann halt auch mitarbeiten, ne? Okay, das heißt, wir würden tendenziell oder wir würden davon ausgehen, dass die Möglichkeit besteht, dass Gacinovic für Rebic spielt. Der ja auch durchaus, das hatten wir vorhin gesagt, der gesagt hat, er ist noch nicht so 100% fit. Dafür hast du dann aber Haller und Jovic vorne und Willems vielleicht als Ersatz für de Guzman, der ja auch im vergangenen Spiel noch so ein bisschen mit so Magen-Darm irgendwie zu kämpfen hatte. Wäre durchaus jetzt eine Ausstellung, bei der ich mitgehen würde. Es wird aber keine großen Überraschungen geben. Das wird jetzt bis zum Winter durchgehackt. Also es wird immer nur vielleicht zwei, drei Änderungen geben. Ja, so ein bisschen musst du ja. Ich meine, wir haben ja dann noch... Ja, ich sehe es nicht mal als Rotation an. Also eine Rotation würde ich definieren, als dass du mal 4, 5 Spieler tauschst, um den Leuten Ruhepausen zu geben. Aber ich glaube, dass die Eintracht immer nur punktuell was machen wird. Und das wird jetzt auch bis zum Winter so gehen, weil... Wir haben auch nicht so viele Alternativen einfach. Das ist es. Wir kommen jetzt schon langsam an unsere Grenzen dran, auch wenn immer gesagt wird, ja, der Kader ist so groß, blibla, blub. Nee, naja. Ist er gerade halt nicht. Also, er sieht groß aus, aber wenn du die Jugendspieler abziehst oder die Leute, die jetzt irgendwie einen Jugendvertrag oder einen Vertrag bekommen haben, nur Knote spielt keinerlei Rolle. Digi Bayreuther ist immer mal wieder auf der Bank, aber auch da noch keine ernsthafte Alternative. Toro ist krank, Cetin spielt keine Rolle. Das sind nur so ein paar Namen. Ja, und jetzt haben wir ja zum Beispiel die Sache mit Giraldes. Bei dem wird ja auch irgendwie gesagt, dass der wahrscheinlich sogar im Winter schon wieder weg ist, der ja auch noch verletzt ist. Also insofern, wir haben keinen so großen Kader, wie man das immer meinen mag. Auch deswegen bleibt meine Diskussion nicht komplett aus und ich sage immer wieder, da müssen wir im Winter noch gucken. Ja. Definitiv, gerade jetzt, Marvin hat es angedeutet, mit Giraldes, wenn der wirklich geht, dann müssen zumindest ein, zwei Spieler sogar im Winter kommen, finde ich. Ich glaube aber auch, dass die Verantwortlichen das auch so sehen und um nochmal das Wolfsburg-Spiel aufzumachen, sorry, vielleicht ist so ein Spiel auch dafür gut, dass die Verantwortlichen das auch sehen, dass du eben nicht auf dieser Welle schwimmst und denkst, geil, wir haben jetzt schon wieder alles weggehauen, sondern dass man auch sieht, okay, an gewissen Stellen reicht es bei XY dann nicht, gerade wenn wir die Doppelbelastung jetzt mit ins neue Jahr nehmen, dass man sagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld mehr Alternativen, weil trotzdem auch Spieler wie Fernandes keine Spieler sind, die du komplett als absoluten Stammspieler haben kannst, weil es denen halt in gewissen engen Spielen vielleicht sogar auch ein bisschen an der spielerischen Klasse fehlt. Also Fernandes kannst du wirklich mit auf Auswärtsspiele nehmen, wo der Gegner leicht favorisiert ist vielleicht, der dir dann diese kämpferische Note bringt. Es ist aber kein Sechser. Und gerade wenn du nur zwei hast, zwei Zentrale, der dir irgendwie eine Abwehr aufreißt, das muss man halt so sehen, dass du da ein bisschen mehr taktische Flexibilität kriegst. Also ich glaube, die Verantwortlichen sehen das auch so. Es gibt ja viele, viele Gerüchte um immer die gleichen Spielertypen. Von daher bin ich da frohen Mutes. Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht Çalhanoğlu, ich baller's jetzt hier raus. Çalhanoğlu wäre alleine, wenn ich mich jetzt an die Ecken von de Guzman erinnere. Das war echt ein Ärgernis. Wie viele Ecken hatten wir? 9, 10? 9 waren es, glaube ich. Da war nicht eine gefährliche dabei. Ja, wobei er in den Spielen davor halt dann auch wieder durchaus welche dabei hatten, die gefährlich waren. Also welche denn? Oh, wir hatten in den vergangenen Spielen schon welche. Auch Freistöße. Also dass das jetzt so ungefährlich war wie gegen Wolfsburg, das war jetzt aus meiner Sicht in den Spielen davor nicht. Nee, da ist ja auch der ein oder andere Tor, ist ja auch daraus resultiert, aber es ist trotzdem zu wenig. Es ist nicht böse gemeint und ich weiß, wir labern hier auf einem hohen Niveau. Klar, und ja, wir können alle mega friedlich sein und das ist auch freundlich sein, das ist auch alles richtig. Aber wenn wir natürlich was kritisieren haben, dann können wir es auch durchaus mal ansprechen und ich sehe, dass bei 10 Torchancen oder 10 Eckbällen keine wirkliche Torchance kreiert wird, dann frustriert mich das schon. Ja. Wenn das näher dran wäre, wie zum Beispiel der Schuss in der paar 90. Minute oder in der 90. Minute von Rebic, der Freistoß. Ja, da kannst du nichts machen. Du hast probiert und es hat nicht geklappt. Aber ich will wenigstens, dass die Eckbälle wirklich gefährlich sind. Und das waren sie beim letzten Spiel einfach nicht. Und das muss besser werden. Das zum einen, da muss aber auch besser werden, dass der Ball dann nicht direkt irgendwie beim Gegner dann, sondern dass du den zweiten Ball halt auch noch irgendwie mitnimmst. Aber das ist auch noch ein anderes Thema. Ja, bleibt spannend zu sehen, was da dann alles in der Winterpause noch passiert. Bis dahin sind allerdings noch ein paar Spiele zu gehen. Was ist denn euer Tipp für das Spiel gegen die Hertha am Wochenende? Ich tippe 1-1. Schließe ich mich an, muss ich sagen. Basti, Marvin sagen 1-1. würde fast auch sagen 1-1. Also. Ja, dann rufe ich doch gerade bei Wettbrötchen an, dann tippen wir das doch alle zu dritt. Das scheint ja schwarmintelligenzmäßig schon sicher zu sein. Ja. Ja, genau so, so sicher wie die anderen Tipps. Hallo, hallo. Eintracht hat mir mein Schrein am Wochenende kaputt gemacht. Rugby-Ergebnis hat gestimmt. Ja, Rugby wette ich nicht. Gut, ja. Also, ich bin auch nicht sicher. Marvin und ich hatten auch schon im Stadion drüber gesprochen. Nach dem Wolfsburg-Spiel auf der Rückfahrt. Grüße an Stefan vom Aufwachen-Podcast übrigens. War ein cooler Nachmittag, Abend. Yay, Grüße. Auf jeden Fall. Ja. Richtig gut. War, aber wir haben auch schon gesagt, wahrscheinlich wären wir sogar mit diesem Punkt zufrieden. Ich glaube, das würde ich auch heute sogar noch unterschreiben. Ja, also wie wir ja gerade eben schon gesagt haben, mit der Kader ist nicht so breit und wir haben dann doch vielleicht den einen oder anderen, würde ich jetzt in der Tat sagen, so bis zur Winterpause, gerade auch mit den vielen Spielen, die wir jetzt in den Knochen haben, mitnehmen, was an Punkten geht. Da ist ein also Punkt wirklich, gegen die Hertha also, ist durchaus in Ordnung und dann... Wir sind uns, glaube ich, einig, dass die Eintracht auf jeden Fall noch ein Spiel gewinnen muss. Ja. Mindestens. Ja. Also entweder in Mainz oder in Berlin oder zu Hause gegen Leverkusen. Oder zu Hause gegen München vielleicht sogar. Aber ein Sieg muss vor Weihnachten noch drin sein, weil dann ist auch garantiert, dass wir wirklich mit einem positiven Gefühl unter Weihnachtsbaum sitzen. Ja. Ja. Und das sollte drin sein. Das sollte drin sein aus den vier Spielen ein Sieg. Also da bin ich das müssen wir auch irgendwie zuversichtlich. Bekommen. Ja, das denke ich auch. Und da bietet sich Mainz an. Ja, Mainz bietet sich an. Da müssen wir auch nochmal deutlich zeigen, 3 Punkte in Mainz, die spielen eine biedere Saison, ganz ehrlich, da müssen wir uns auch jetzt nicht mega verrückt machen, da muss die Eintracht diese Qualität, die sie einfach hat, auf den Platz bringen und dann geht das und dann haben wir 3 Punkte, die wir gegen Mainz geholt haben, dann das heißt, dann wären es 26, wir haben 1 Punkt, den wir aus Berlin mitnehmen, sind 27 Punkte, naja, und mal schauen, gegen Leverkusen auch noch nichts verloren. Ich wollte gerade sagen, Leverkusen ist jetzt auch gerade nicht irgendwie die Übertrumpfmannschaft. Also da kannst du auch mal irgendwie einen Lucky Punch landen. Ja, natürlich haben die, also wir haben auch schon oft gegen die Scheiße ausgesehen, deswegen bin ich ja so ein bisschen gebranntes Kind. Aber ja. Die Bayern, ich bin gespannt. Wenn die Eintracht. Das ist halt das Bonus-Weihnachtsspiel. Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Da kann halt auch, je nachdem, wie es bis dahin läuft, kann da halt auch viel Druck auf dem Kessel sein. Wir spielen das erste Mal in der Saison gegen unseren Ex-Trainer. Das wäre halt dann noch da. Auch nochmal so ein durchaus angenehmes Ding also, an der Stelle. Ich breche jetzt einfach aus, weil ich glaube, das hat sowieso jeder Eintracht-Fan das Szenario im Kopf. Das wäre schon maximal kurios, wenn die Eintracht wirklich kurz vor Weihnachten mit einem 4-1 zu Hause gegen München dafür sorgen würde, dass Nico Kovac bei Bayern entlassen wird, während wir hier wirklich auf Wolke 7 reiten. Und nach diesem Pokalsieg, was alles passiert ist, wenn man das wirklich irgendwie mal in so einen Zeitraffer packt, dann kann man das fast alles gar nicht verarbeiten. Allein die Tatsache, dass die Möglichkeit besteht, dass das so kommt, und die halte ich für gar nicht so unrealistisch. Also da ist halt auch alles wie gemalt. Es ist 2 Tage vor Weihnachten. Es ist der letzte Spieltag der Hinrunde. Es ist Samstagabend, 18:30 Uhr, zu Hause gegen die Bayern. Ich habe da jetzt wieder dieses, ich weiß nicht mehr, wer das Bild gemacht hatte von dir in dieser vor der Leinwand mit dem Pinsel, also das Ding ist ja quasi gemalt. Ja, ja. Ja, also viel besser kannst du das Ding ja eigentlich gar nicht irgendwie treffen. Ja, am besten gibt noch irgendwie Uli Hoeneß in der Woche davor noch irgendeine Pressekonferenz, dann ist das Ding halt angerichtet mit dem Krönchen drauf. Wunderbar. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres würde sich dann ein Kreis, ein nicht mehr ganz so großer, aber trotzdem ein Kreis schließen. Ja, ja, weiß nicht. Mir tut Nico Kovac mittlerweile fast ein bisschen leid, ich habe es öfter gesagt. Aber schauen wir mal, wir müssen ja auch nur auf uns gucken. Denn auch da ist es so, das kann ja potenziell einfach ein mega geiles Spiel werden. Stell mal vor, wir haben dann davor gegen Mainz gewonnen, fahren eigentlich ganz relaxed jetzt gerade in die Winterpause. Und jetzt können wir nochmal sagen, weißt du was? Mit den 3 Punkten haben wir nicht gerechnet, aber es ist möglich. Da kann ein richtig geiles Spiel draus werden. Zum ersten Mal seit längerer Zeit natürlich, okay, in der Liga sage ich jetzt, DFB-Pokal haben wir zufällig auch gegen die Bayern gewonnen, aber auch in der Liga ist möglich, die Bayern hier irgendwie, ja, mit denen nicht nur mitzuspielen, sondern auch zu zeigen, Alter, wir haben schon was richtig auf dem Körper, also, weißt du, wäre schon geil. Ja. Wenn wir schon gerade bei dem Thema auf uns, wir müssen nur auf uns schauen, sind, wir haben eine höhere Frage bekommen. Eigentlich haben wir wieder eine längere E-Mail vom Stefan aka Superheld bekommen, was immer sehr schön Grüße. Ist. Grüße, genau. Er leitet das immer an mit von wegen, heute wird die E-Mail ein bisschen kürzer. Das ist ungefähr so, als wenn Marvin sagt von wegen, ich will da noch 2 Sätze zu sagen, und dann hast du eine Viertelstunde Monolog. Genauso sind so die E-Mails vom Superheld auch. Und da war eine Frage drin, und da bezieht sich auf eine Folge von vor etwa 2 Jahren, wo wir eine Wrestling-Analogie aufgemacht haben und gesagt haben, die Eintracht wäre wie Fandango. Und dann ist die Frage, was wäre die Eintracht denn heute? Oh Gott, was ein schlimmer Vergleich eigentlich aus heutiger Sicht, ne? Heute, ja gut, aber heute wusste ich mal daran, dass es der Eintracht echt nicht so gut ging. Also ja. Musste ich halt in dein 2 Jahre älteres Ich zurückversetzen, wenn du das kannst. Fandango war so ein bisschen Charisma gehabt, aber wirklich ernst zu nehmen war er nicht. Ja, dann ist die Eintracht, hat er glaube ich aber auch eine E-Mail selber geschrieben. Das fand ich eigentlich sehr treffend. Darf ich das jetzt hier auch benutzen selber oder muss ich mir jetzt ein eigenes ausdenken? Nee, du kannst das natürlich selbst auch benutzen. Also er hat Braun Strowman genannt. Wirklich so ein Powerhouse, der viele Leute begeistert, der aber immer, wenn du denkst, er steht vor dem nächsten Schritt, dann doch wieder irgendwie zurückgehalten wird. Und das beschreibt die aktuelle Eintracht eigentlich ganz gut, gerade jetzt nach dem Spiel in Wolfsburg. Werden wahrscheinlich viele Hörer jetzt nichts mit anfangen können, aber so ein bisschen die Umschreibung habe ich ja probiert zu geben. Also für Leute, die mit Wrestling nichts zu tun haben, Braun Strowman ist schon 2 Stufen über Fandango. Ja, kriegst aber auch gerade nicht so ganz irgendwie die Möglichkeiten, die er vielleicht hat. Kriegt aber trotzdem immer noch einigermaßen gute Reaktion. Ja, das stimmt. Ich fand den Vergleich auch sehr gut. Ich weiß nicht, Marvin, du bist da ja unser Spezi. Hast du da noch eine andere Analogie? Ja, ich nehme eigentlich fast jemanden komplett anderen. Ich nehme Pete Dunne, ein junger Wrestler, der ja jetzt erst 25 ist, eigentlich noch viel vor sich hat, eigentlich aus dem UK kommt und aber gerade einfach komplett durchstartet, der in seinem Bereich, also in UK, schon absoluter Topstar ist und sich jetzt aber erst bei den ganz großen Hunden noch beweisen muss, und zwar in der WWE oder so. Und ich kann mir da einfach vorstellen, dass die WWE gerade, dass Pete, nee, dass die Eintracht gerade Pete Dunne ist, so in ihrem Metier zeigen sie schon, dass sie richtig was drauf haben, überraschen auch viele mit der regelmäßigen Qualität, die sie jetzt in 11 Spielen eigentlich abgerufen haben hintereinander und können zeigen, dass sie eigentlich potenziell das Niveau und das Talent haben, höher zu spielen, aber sie müssen es auf dieser ganz großen Stage noch dauerhaft beweisen. Ich glaube, da ist eine Analogie. Pete Dunne ist gerade die Frankfurter Eintracht. Die Frankfurter Eintracht ist gerade Pete Dunne. Ganz gut funktioniert. Bei Braun Strowman ist mir eigentlich fast eine Nummer zu krass. Bei Braun Strowman ist eigentlich nicht nur Championship Material, sondern ein ganz klarer Favorit auf den Titel. Dass es da nicht so funktioniert, hängt eher damit zusammen, dass die WWE storyline-technisch nicht so richtig auf die Reihe bekommt und irgendwie nicht weiß, weil wenn sie ihm einmal den Titel geben, dann dürfte er ihn nie wieder abgeben, so massiv wie er ist. Deswegen 2 Kategorien drunter, aber nicht weniger unterhaltsam. Das ist doch auch eine sehr schöne Analogie. Von daher passt das und vielen Dank nochmal an Stefan für die E-Mail, auch wenn sie länger war, aber da waren viele wichtige Dinge drin, die uns nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben. Wir haben auch ein paar jetzt schon irgendwie abgearbeitet eigentlich. Ne? Genau, wir haben eigentlich fast alle abgearbeitet, als wir über die Spiele gesprochen haben. Jetzt haben wir noch einen ganz großen Block, den wir abarbeiten müssen und da gibt es einen Jingle für, nämlich diesen hier. Rummenigge, Rummenigge. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Wir sind angekommen beim Dummschwätzer der Woche und die nachfolgenden Sendungen verschieben sich jetzt um mehrere Stunden. Wir haben eine lange Liste bekommen, ihr habt euch echt ausgetobt, aber bevor wir zu den neuen Nominierten kommen, müssen wir erstmal auflösen, wer letzte Woche denn gewonnen hat. Vorletzte Woche hat gewonnen der Herr Grindel und letzte Woche hat das Rennen gemacht der Bruder im Geiste mit 38,6% Gianni Infantino. Und zwar für diese Geschichte rund um dieses Spiel in Argentinien und dem Versuch, es dann doch irgendwie stattfinden zu lassen, ist, glaube ich, mehr als zu Recht an der Stelle. Und wie ich jetzt letztens gelernt habe oder gestern heute gelernt habe beim Hören von 93, wird das Spiel ja jetzt in Madrid ausgetragen, weil sich in Argentinien irgendwie keiner findet, der das Stadion für hergeben will. Auch eine lustige Geschichte. Ja, in Anführungszeichen. In Anführungszeichen, genau. Kommen wir zu weiteren lustigen Dingen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nominierte, nur von den Hörern, da ist noch kein einziger von uns mit dabei. Mal gucken, ob es noch mehr werden oder nicht. Wir fangen an mit einer Hörernominierung von @hnt2k8 und zwar Heiko Wasser für diesen wunderbaren Tweet, dass Fans, die ins Stadion gehen und 45 Minuten ihre Mannschaft anschweigen, doch eigentlich gar keine Fans sind und nicht ins Stadion gehören. Wir müssen dazu sagen, das waren diese Fanproteste rund um die Montagsspiele, die ja am Wochenende stattgefunden haben, und da war eben eine Methode oder die vereinbarte Methode Stimmungsboykott in den ersten 45 Minuten. Und ich glaube, die Nürnberger sind sogar die ersten 45 Minuten komplett aus dem Block draußen geblieben und erst zur Halbzeit reingekommen. Hab das Spiel aber auch nicht gesehen. Ja, aber ehrlich gesagt, keinen Bock, jeden Scheiß von Heiko Wasser zu kommentieren. Nee. Der soll mal hier in der Runden der fahren oder soll mich auch in Ruhe lassen. Der ist auch bei RTL am richtigen Platz. Ja. Also, er soll sich ein paar bunte Hemden mit seinem Spezi-Kabel aussuchen und einfach ja, die Fresse halten. Ja, geh in eine Münchner Boutique, shop da schön, aber nerv mich nicht. Es muss auch nicht jeder irgendeine Scheiße twittern die ganze Zeit. Heiko Wasser, was auch das immer. Anwesende ausgenommen. Ja. Ja, aber das ist wirklich... Du hast es ja wirklich, das... Der hat doch auch nichts zu melden. Das interessiert mich nicht. Ja. Was ist das für ein Typ? Lass dir nochmal... Was soll das? Will ich nicht wissen. Ja. Sorry. Ja, der soll ich mit Dieter nur unterhalten. Machen wir weiter. Nächste Hörernominierung kommt von Ed Ernie Tabby. Und zwar wird dort nominiert... Grüße. SkySport.de, die ja auch in einem Tweet wunderbar Galatasaray dafür gefeiert haben, wie toll das denn aussieht, wenn sie Stimmung mit Pyro machen. Aber in der Bundesliga tun sie dann immer so, als wenn da irgendwie Menschen sterben und irgendwie Kinder über den Zaun geworfen werden. Das fand ich einigermaßen spektakulär, weil diesen Vergleich haben ja viele gebracht und das ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr absurd. Also das ist wirklich, wirklich, die haben glaube ich über 11.000 Likes dafür gekriegt. Für diese Bilder, mit denen die dann wirklich auch hausieren gegangen sind und gesagt haben, krass, wie es da abgeht. Und wenn du wirklich dir vorgestellt hättest, das wären die Eintracht-Fans gewesen, dann wäre wahrscheinlich der komplette Bundesligaspieltag ausgefallen danach. Also muss man schon so sagen, dann wäre wahrscheinlich wirklich Rainer Wendt nackt zu Anne Will gegangen und hätte irgendwie Wölfe erschossen und hätte was weiß ich was gemacht. Also es ist ja wirklich so, da stimmt diese Verhältnismäßigkeit gar nicht mehr. Und ich frage mich, ob die das nicht wissen oder ob es denen egal ist. Ja, ich habe da immer so ein bisschen, das Gefühl, dass da irgendein motivierter Social-Media-Redakteur dann aber Interesse hat. Also der, ich will denen auch da echt nichts Böses unterstellen. So. Es kann auch echt sein, dass dann einer denkt, geil, jetzt habe ich die Bilder bekommen, jetzt mache ich das mal, weil ich es echt cool finde. Dann kriegst du halt richtig einen auf den Deckel, weil du halt dieses, es ist ja auch nie nur einer, der da kommentiert. Ne? Das ist halt, darf man halt auch nicht vernachlässigen. Ne? Diesen Gedanken, da sitzt halt jemand da und der macht das und der findet das vielleicht in dem Moment echt geil. Das Problem ist aber, dass viele andere seiner Kollegen halt immer dann da drauf hauen, wenn es halt irgendwie in der Bundesliga ist, weil Sky wahrscheinlich intern auch keine klare Richtlinie hat, ja, und das ist halt das größte Problem. Wenn du halt eine Richtung gefunden hast, dann musst du die auch beibehalten. Dann musst du halt leider auch so sagen, okay, machen wir solche Bilder halt nicht, aber diese zwei Seiten zu zeigen, ist dann halt auch intern einfach total dumm, weil sie komplette Kritik einnimmt und das Problem halt auch ist, dass du die Berichterstattung, wenn ich dann Wasser ziehe, dann der immer total bestürzt ist, wenn es drei Pyrofackeln gibt, will er am liebsten Sky 90 Nachdrehen machen oder irgend sowas, mitten in der Nacht oder so, wenn alles total dramatisch ist und dann auf der anderen Seite wird es halt so abgefeiert. Ist halt schwierig. Ist halt schwierig. Deswegen finde ich die Nominierung auf jeden Fall besser und oder gut und ist mir wichtiger als dieser Heiko Wasser, das alte fliehende Kinn. Ja. Machen wir weiter. Nächste Hörernominierung kommt von AI. Dem ist auch jeden Tag Karneval, wenn man den nicht sagen kann. Kommt von AI. Und er nominiert den Auswärtsblock der Dresdner für ihr frauenfeindliches Spruchband. Ich werde jetzt nicht wiederholen, was da drauf stand, aber ich finde die Nominierung durchaus gerechtfertigt. Ja, du musst zumindest erklären ungefähr, was da drauf stand. Wenn du ihn schon mit nominieren. Oder was war das denn? War das das mit den Frauen, die zu Hause kein Essen kochen, weil die im Stadion sind? Genau. Allerdings mit einer weniger freundlichen Formulierung. Boah, das ist ähnlich wie mit Heiko Wasser. Eigentlich sollte man dem keine Plattform bieten. Es stehen viele Heiko Wassers da in dieser Kurve drin auch, die auch nicht so viel verstanden haben. Aber ich hoffe einfach nur, dass die Reaktion darauf eher wirklich so ist, dass man sich über die lustig macht, anstatt dass man sich irgendwie von dem provozieren lässt. Aber es ist ein heikles Thema. Ja. Konnten wir gestern bei 93 auch nicht aufklären. Ja, wir haben da auch noch aus der Kategorie den ein oder anderen hier heute noch in der Liste. Das machen wir mit einem kleinen Schwenk. Wir haben eine höhere Nominierung von Joe2Go und Chris76SGE und zwar Ralle R. mit seiner wunderbaren Mimimi-Ode an den österreichischen Fußball und den Grund des Versagens von den einen roten Bullen gegen die anderen roten Bullen. Ja, ist, glaube ich, auch ein bisschen gefangen in seiner eigenen Wirklichkeit, der Herr. Was ging's da jetzt? Ach, er hatte in dem Interview oder in der Pressekonferenz dann da nochmal so ein bisschen was zum österreichischen Fußball gesagt und dass er ja quasi im Alleingang dafür verantwortlich ist, dass Salzburg doch irgendwie so toll ist und eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn man da jetzt irgendwie nicht in der Euroleague mehr spielt und so. Also war so ein bisschen merkwürdig. Ach, die Nummer. Das ist quasi er, die soll ihm eigentlich noch dankbar sein. Ja, ja, genau. Das man war kann auf die Euroleague verzichten. Ja, ja. Genau, das war die. Er müsste denselben Therapeuten aufsuchen, wie der jetzt auch hoffentlich gleich auftaucht. Genau, ja, auch so dieses Übliche von wegen, dass Salzburg ja quasi immer nur Testspiele hat und deswegen auch ausgeruht wäre und so weiter. Also. Ich finde, Reini muss auch einfach mal die Klappe halten. Ich will mich nicht mehr zu äußern, einfach mal die Klappe halten. Auch einfach, vielleicht sollte man auch generell nicht immer das Mikro nehmen und zu dem erstbesten Lappedottel rennen und irgendwie den irgendeine Scheiße fragen. Ist auch einfach gut. Salzburg hat's, und das muss ich ja mal sagen, wir können ja hier auch immer nur negativ reden, aber lass uns mal positiv reden, und zwar finde ich es gut, dass Salzburg nicht zurückgesteckt hat. Für die war das halt so, nee, wir haben da keinen Bock drauf. Wir wollen uns jetzt nicht hier irgendwelche einer internen Ansage irgendwo so stellen, sondern wir wollen kämpfen. Wir sind das bessere Red Bull am Ende, ja. Und das fand ich für die Fans, man kann ja dann zu denen auch stehen, wie man will. Ich sehe das ja komplett kritisch. Aber es gibt einige Salzburg-Fans, die halt keinen Bock auf Leipzig haben. Auch aus internen, durchaus relevanten Gründen. Da finde ich das einfach cool, dass dann die Mannschaft dann auch keinen Bock hatte, jetzt irgendwie sich wie beim Wrestling manchmal auch einfach hinzulegen und ja, komm, zähl 1, 2, 3, dann ist es vorbei. Nee. Und das finde ich gut und das muss ich sagen, Respekt, keine Verschiebung mehr oder weniger, ist auch für Glasgow wieder ganz gut. Ja. Genau, dann haben wir in der nächsten Nominierung haben wir schon wieder den Herrn Rangnick, diesmal nominiert von Edmar Pilgrim und zwar nicht nur Ralf Rangnick allein, sondern quasi im Tech-Team zusammen mit Timo Werner und zwar rund um die Geschichte für diese Mittelfingeraktion, die der Herr Werner sich da geleistet hat. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, das war in eben besagtem Spiel die einen roten Bullen gegen die anderen roten Bullen und es war, wenn ich es so richtig verstanden habe, ich habe das Spiel nicht gesehen, ein Schuss, der irgendwie mit einer doch wohl recht ansehnlichen Parade vom Salzburger Torwart da noch irgendwie vorbeigeschoben wurde und dann ist ihm der Finger ausgerutscht. Der Herr Werner versuchte das im Nachgang damit irgendwie zu erklären, dass das doch nur ein kleiner Spaß war und der Herr Rangnick versucht es damit zu erklären, dass das sicherlich keine Absicht war und er davon ausgeht, dass Timo Werner einfach den Finger verwechselt hat. Wem ist das noch nicht passiert? Ich merke, ihr müsst aufpassen, hier wird der astreine Ruf eines Timo Werner beschmutzt. Das kann so nicht weitergehen. Ja, also es reicht auch langsam. Es reicht langsam in der Summe wirklich, dass jeder muss sich mal jetzt ein bisschen zurücknehmen. Ganz ehrlich, Ralf Rangnick, ja, der hat den falschen Finger verwechselt. Es reicht jetzt einfach. Dieser Verein, der wirklich alles Mögliche, was auch nur im Ansatz gegen ihren eigenen Club geht, verurteilt, sich aber an gewissen Stellen selber nicht korrekt verhält. Ja, sorry. Sorry, was da braucht, verteidige ich es auch nicht. Dann halt einfach die Schnauze bei allen Sachen. Timo Werner, der plötzlich hier, der wurde übrigens auch von unserem bunthemdigen Heiko Wasser ja wirklich toll verteidigt. Es ist einfach. Heiko Wasser mit der neuen Ulf Poschardt, ey. Ohne Mist, ey. Nein, aber das ist. Der goldene wirklich, Heiko. Nee, das ist unfassbar einfach. Wie das dann verteidigt wird, während es an anderer Stelle von denen ja, also die Diskussion wird ja nicht von, keine Ahnung, von uns jetzt heiß gemacht, zu sagen, dass ich mich hinstellen würde und Timo Werner jetzt irgendwie vors Auto werfen würde, weil er einen Mittelfinger gezeigt hat. Ich bin der Erste, der für sowas Verständnis hat. Aber es fällt mir halt wirklich schwer, wenn das dann von Leuten kommt, die wenn das andersrum wäre, auf so eine krasse Weise verurteilen würden und wenn es ihnen dann doch passiert, nicht mal in der Lage sind, sich zu entschuldigen, sondern dass dann, wenn es ihnen dann passiert, durch ganz dubiose Sachen relativieren. Das finde ich echt krass. Das hatten wir, die ähnlichen Sachen hatten wir in Hoffenheim, die sich dann immer 80 Mal drüber aufregen und jetzt übrigens letzte Zeit schon wieder mit irgendwelchen Aluhut-Theorien. dass Dietmar Hopp denn, dass Dietmar Hopp hier irgendwie immer angegangen wird, aber dann singen die eigenen Fans auch, Timo Werner ist ein Hurensohn, und darüber wird dann auch nicht gesprochen. Also das sind immer diese Sachen, und die machen mich, das ist wahrscheinlich auch wirklich meine eigene Schuld, aber die machen mich immer noch so wütend, dass ich da wirklich aufpassen muss. Ja. Aber ich habe gelernt aufzupassen, weil ich habe einfach nur gesagt, dass ich aufpassen muss, und ich habe nicht gesagt, wovor. Sehr schön. Dann machen wir weiter. Die nächste Nominierung kommt wieder von A.I. Lippold, und zwar diesmal der DSOB-Vize Walter Schneeloch, der sagt, dass E-Sport eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Wie heißt der? Walter Schneeloch. Genau. Ich schaue mir das nicht aus, gedacht. Der heißt so. Ja, mein Name ist also, Walter Schneeloch. Schönen guten Tag. Winterräumungsdienst. Ja. Ja, vielleicht hat er auch deswegen keinen Bezug zum E-Sport, wer weiß es. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Da wird einiges gerade so ein bisschen wegignoriert. Verstehe. Also Leute, die sich darüber aufregen, haben echt keine Freizeit. Ne? Also wirklich, es gibt wirklich, weiß Gott, relevantere Dinge, über die man sich aufregen kann, als diese, auch jetzt hier, Beuth war, hat ja genauso sich auch über, es müsste, E-Sport müsste ausradiert werden. Was ist denn los mit euch? Wo kommt denn jetzt der harsche Ton her? Also was habt ihr die letzten 10 Jahre gemacht? Wisst ihr was? Nix, ohne Scheiß. Deswegen wissen sie ja auch nicht, was es ist. Ohne Scheiß, der hier, unser wunderbarer Mann, hier, Dennis, der jetzt heute nicht dabei ist, weil er so private Gründe hat, vielleicht auch positiv, müssen wir mal abwarten, so, ne? Aber der hat vor, der weiß ich noch, da war ich in der 11. Klasse, da war ihm die Schule nicht ganz so wichtig, weil wichtiger war, vielleicht einen durchzuziehen, ja, aber auf jeden Fall auch, hier Counter-Strike zu spielen. Der war dann in der Counter-Strike, was weiß ich, irgendwie Auswahl und so, hat er schon Rechner geschenkt bekommen, gesponsert bekommen, weil er da so gut war und weil die so ein Team hatten. Leute, das ist kein neues Thema. Ich bin 34, da war ich wirklich noch, das war vor 14, 15, 16 Jahren und da gab es das Thema schon. Warum wird das denn jetzt hier irgendwie auf diese Agenda gesetzt? Seid ihr denn alle bescheuert? Warte mal, halblang. Wen juckt denn das? Entweder ich spiele, hab E-Sports Bezug oder hab keinen, aber dass mich das emotionalisiert. Das ist unglaublich, ach, Leute, gell? Machen die Freude, ey. Das ist unfassbar, dass es immer wieder so Themen gibt, wo du das Gefühl hast, das ist ein mini kleiner Kreis von konservativen alten 50-Jährigen, die sich das in irgendeiner Runde ausdenken und sagen, so, morgen geht's los, morgen gehen wir auf den E-Sports los, weil da dann irgendwelche populistischen Aussagen, ja, dann, die Kinder, die gehen ja nicht mehr aus dem Haus, so, also irgendwelche Horrorszenarien an die Wand malen, ja, die ernähren sich schlecht, ja, und die Gesellschaft bricht zusammen am E-Sports, bla, bla, bla. Mittlerweile, neues Lieblingsthema von mir, sind ja auch immer wieder Jäger und mittlerweile... Die gehen aber wenigstens raus. mittlerweile hast du ausgeführt, das neue Thema sind jetzt Wölfe, die plötzlich wirklich dafür sorgen, dass wahrscheinlich dieses Land mit 80 Millionen Einwohnern zum Erliegen kommt, weil irgendwo ab und zu mal ein Wolf rumläuft, Alter. Ja, das Bubble Tea ist out. Thema ist jetzt aber auch nicht mehr so neu. Bubble Tea ist out, die Flüchtlinge sind jetzt auch alle da. Und jetzt kommen die. Was meinst du, was erst... E-Sports spielenden Wölfe los, wenn ein Wolf da im Wald sitzt und Playstation spielt, Alter, knall den ab. Was meinst du, was erst passiert, wenn die rauskriegen, dass du auf dem PC hier Deer Hunter Jagdspiele und so weiter machen kannst? Dann ist hier aber Polen offen, du. Hey, hey, hey. Also es wird immer absurder. Ich weiß es nicht, aber es ist halt... wirklich, wirklich ein Phänomen unserer Zeit, vielleicht sogar nicht mehr unserer Zeit, sondern aller Zeiten, dass es immer solche Mikrothemen gibt, wo du denkst, Leute, Alter, wie viel Zeit habt ihr denn auch? Leute, ich habe jetzt einen Bericht letztens gesehen, da waren in diesem Raum, irgendwo in Schleswig-Holstein, in einem Raum haben die da Podiumsdiskussionen über Wölfe geführt, da waren mehr Leute in diesem Raum, als es überhaupt Wölfe gibt, Alter. Da denkst du dir wirklich, diese Problemgewichtung allgemein in Deutschland, die ist echt so krass verschoben. Wir diskutieren uns hier einen ab über Migranten und Flüchtlingsdebatten und alles Mögliche, während es so viel größere Themen gibt, wie den Wolf. Mit denen man das alles finanzieren könnte, ohne dass man da auch nur drüber nachdenken müsste. Aber nein, da ist ja der Flüchtling ist ja der Schuldige und das und das. Das ist echt wirklich, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es sogar auch irgendwie erklärbar durch irgendwelche emotionalen Sachen, aber das strengt halt massiv an. Und wenn ich E-Sportsler wäre, der ich ja nicht mal mehr bin, weil ich dafür viel zu alt bin und die mich alle abzocken, selbst bei Pro Evolution. Zu langsam, meine. Ja, eben, sag ich ja. Wenn ich bei Pro Evolution 3 Tage nicht spiele, dann brauche ich die PlayStation gar nicht mehr anmachen. Ja, du bist, ey. Diese ganzen Jungen, die haben mich da echt überrundet, so, ja. Aber lass sie doch in Ruhe, was soll das? Jede Generation hat ihre Hobbys und das ist auch noch, also ist jetzt wirklich, keine Ahnung, immer dieser scheiß Kulturpessimismus, alles schlimmer, jetzt kommt E-Sports irgendwann und irgendwann sind die Leute wieder nur draußen und machen irgendeinen anderen Scheiß und die Pokémon haben auch keinen getötet. Unfassbar. Machen wir weiter eigentlich mit... Eigentlich die Terror-Clowns, die vermisse ich ja so. Ja, die hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Ja. Machen wir doch mal weter mit unserem Hobby. Wir haben noch 5 Hörernominierungen auf der Liste. Ja. Der nächste kommt von @puffmusiker79. Auch geiler Name. Ich kann nicht. Hörer, wie ich sie gern habe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Hörer eventuell den Account nur für diese Nominierung angelegt hat. Wer weiß. Könnte auch mit dem Herrn Schneeloch befreundet sein. Ja. Kein Freund ist er zumindest mit Joachim Herrmann. Das ist der bayerische Innenminister und der ist natürlich bei der CSU. Und der fordert jetzt ebenfalls höhere Strafen für Pyro, weil das ist ja gefährlich. Gut, will ich nicht drüber reden. Ich glaube, die Diskussion haben wir extensiv geführt. Ja, haben wir auch. Natürlich eine berechtigte Nominierung. Natürlich. Dann bleiben wir im Süden. Wir haben wieder eine Hörernominierung bekommen von STGEFRDH. Keine Ahnung, wofür das steht. Und er nominiert Manuel Neuer für seine wunderbare Aussage, dass der FC Bayern wieder hochkommt, ist wichtig für Deutschland. Ich warte ich auch noch drauf. Ist mir auch sehr, sehr wichtig persönlich. Ja, mir persönlich auch. Dann haben wir noch eine Hörernominierung von Benedikt G5. Und zwar nominiert er den Herrn Grindel für seine warnenden Aussagen zur Verlegung des Montagsspiels auf den Sonntag. Weil, bitte liebe Freunde, der Sonntagnachmittag gehört dem Amateurfußball. Alter, was rauchen die da? Da fällt einem nichts mehr ein. Nichts. 5G. Was ist? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, das ist so fertig. Hör auf. Nichts. Was rauchen die alle? Ah. Ja, auf jeden Fall berechtigte Nominierung. Ja, definitiv. Vielen Dank. Sowas von. Ach du Scheiße, die sind auch alle so durch. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst. Das, naja, weiß ich nicht. Also, da fällt mir nichts mehr zu ein. Schmerz hat man da. Da hat man ganz viel Schmerz. Da hat man definitiv ganz viel Schmerz. Wir haben immer noch 2 auf der Liste. Hörernominierung, die kam gestern noch rein von @soundstomove und zwar den Herrn Solveig. Oh ja, ja. Ach, die auch gestern. Genau, für die Aktion bei der Verleihung des Ballon d'Or ging an für die beste Fußballerin an Ava Heigberg, heißt sie, glaube ich. Ich habe den Namen hier vorhin aufgeschrieben, haben wir schon wieder weggeklickt. Im Gespräch fragt er sie dann, ob sie mal irgendwie freundlicherweise mit dem Hintern wackeln könnte oder beim Rausgehen. Also, Alter. Ja, wo der auch denkt, so, du hast es nicht verstanden. Definitiv. Dieser DJ, was war Dingsbum, Solveig, keine Ahnung, nie gehört. Mein DJ, das Vertrauens ist DJ Duck, alle anderen brauche ich nicht. Ist mir also echt, weiß ich nicht, was soll das denn? Warum macht er denn überhaupt sowas? Und warum hat er denn überhaupt halt so eine Position? Anscheinend. Ja, weiß ich, ich find's frech. Es ist eigentlich, also wie kann man denn. Ich find's übergriffig schon. Ja, ich find's auch. Also Leute, ey, wir sind doch eigentlich wirklich ein Stück weiter, oder? Muss denn. Also wen haben die denn da ausgewählt? Warum ist der überhaupt da? Das hat ja von vornherein auch nicht verstanden, dass man da einen auswählt, der dafür gar kein Gespür hat, dass das vielleicht wirklich für den Frauenfußball auch echt ein großes Ding ist, so zu denken, ja. Okay. wir haben einen Schritt irgendwie gemacht und das gibt halt, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich kenne mich im Frauenfußball gar nicht aus, ich guck's auch nicht, aber man muss doch trotzdem Empathie haben zu sagen, dass es für viele Leute was Bedeutsames, das dann so lächerlich zu machen, wo man das Gefühl hat, das wird dann wieder zurück in die 80er geschossen. Das muss ja nicht sein, was man aber auch sagen muss, und das finde ich auch gut, dass er hat sich auch wirklich dann entschuldigt, und ich finde, dann muss man auch sagen, okay, er hat es wenigstens eingesehen und bleibt nicht dabei. Klar, es ist eine dumme Aktion, aber er ist wirklich, war ihm dann auch ein Anliegen zu sagen, okay, ich habe mich persönlich bei ihr entschuldigt, die hat es auch angenommen, also guter Punkt, ja, sehr guter Punkt. Da muss man dann auch sagen, okay, wenn sie damit fein ist, sollten wir es auch sein. Ja, gut, finde ich ein fairer Punkt. Ja, sehr schön. Aber ist halt einfach, Kacke ist halt blöd gelaufen, hat negative Auswirkungen, aber immerhin Entschuldigung muss man annehmen. Oder kann man annehmen. Ja, das auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch eine Mega-Nominierung, die ist von so vielen geschickt worden, dass ich sie gar nicht einzeln abstimmen konnte. Und das ist vollkommen klar. Es geht natürlich um einen gewissen Ulrich H. und seinen absolut tadellosen Ruf, vor allem im Umgang mit Paul Breitner. Da habt ihr auch bei 93 schon länger drüber gesprochen, und ich weiß auch gar nicht, ob wir das Thema jetzt hier noch irgendwie lange ausschlachten müssen. Ich habe mittlerweile nur noch irgendwie Mitleid mit dem Menschen, dass er wirklich in seiner eigenen Welt gefangen zu sein scheint und nicht versteht, was links und rechts von ihm passiert. Ich glaube, der hat wirklich, und ich glaube, der Marvin hat das ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass man wirklich, Marvin hat es, glaube ich, getwittert, pathologisch. Das habe ich, mit dem Begriff habe ich mir gestern bei 93 auch geklaut von Marvin. Das ist vielleicht wirklich, geht das jetzt schon in eine Sache, wo was wirkt in irgendwelchen Krankenakten notiert wird bald. Also es kann wirklich sein, zu sagen, okay, der kriegt nicht mehr alles mit. Und David hat das bei uns gestern auch so gesagt, das ist vielleicht bei alten Menschen auch so. Das merkt man vielleicht auch an den eigenen Großeltern, die man hatte oder hat. Zu sagen, okay, da ist man wirklich vielleicht in so einem Gedankenkonstrukt gefangen, wo du dann einfach denkst, ach ja, lass da aber mal reden so. Und das, er ist auf dem besten Weg auch dahin zu sagen, okay, der hockt irgendwann in seinen Sessel, schimpft über die ganze Welt. Und ja, mit dem Unterschied, dass er halt nicht zu Hause in seinem Sessel sitzt, sondern ja, er sitzt das halt sollte er von vielleicht der aber tun. Also man sollte, über dieses Gelaber könnte man sich ja vielleicht jedes halbe Jahr mal geben, wenn er dann irgendeinen prominenten Fernsehauftritt irgendwo hat. Dann denkt man auch, jetzt ist er wieder da, aber der ist ja im Tagesgeschäft aktiv. Und da wird es halt brenzlig, gerade auch für den FC Bayern. Weil wir können das trotzdem auch mit Amüsement von außen betrachten, weil uns betrifft sich unmittelbar zumindest. Das regt uns zwar ab und zu auf und man kann es nicht fassen. Aber ich stelle mir jetzt für Bayern-Fans viel schlimmer vor, die wirklich dann wahrscheinlich nachts nicht mehr schlafen können, weil die nicht wissen, was morgen im Internet steht oder was morgen wieder äußert, was ja auch wirklich in Debatten geht, die einem Bayern-Fan vielleicht selber wichtig sind. Vielleicht will ein Bayern-Fan gar nicht, dass sein Verein solche Werte transportiert, die er transportiert, gerade bei dieser Özil-Debatte. Vielleicht will der Bayern-Fan das gar nicht. Und vielleicht ist der Bayern-Fan gar nicht sauer auf Hurenbanat. Und vielleicht ist wirklich auch, vielleicht ist es dem Bayern-Fan auch peinlich, dass Brazzo nicht mal ein Interview geben kann, was länger als 30 Sekunden geht. Also das ist wirklich oder eine komische Situation. Oder man ihn in der Jahreshauptversammlung fernhält, damit er da nicht irgendwie gezwungen wird, vors Mikro zu gehen. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was der Basti sagt. Ich habe mich gestern ganz kurz nur ausgetauscht mit Manu Thiele, auch in Sachen Bundesliga, ja relativ bekannter Name, hat einen YouTube-Kanal, ist auch einer der deutschen Kommentatoren der WWE, also Grüße an dieser Stelle. Dem ist es auch unangenehm, der ist wirklich großer Bayern-Fan, aber dem ist es einfach mega unangenehm, dass Uli Hoeneß mittlerweile einfach nicht mehr her seine eigenen, ja, einer klaren Gedankenstruktur ist. Ich denke, so kann man es einfach formulieren. Das ist aber leider wirklich typisch für alte, irgendwann, ja, was weiß ich, alte Männer, die zu lange an der Macht waren und irgendwann nicht mehr wissen, dass der Verlust ihrer eigenen Sinne auch die Position, in der sie sind, eigentlich schwächt. Das ist ja nicht nur bei ihm der Fall. Keine Ahnung, ich will nicht wissen, was Hugh Hefner im Alter noch so gesagt hat. Keine Ahnung, da war es ganz gut, dass irgendwann mal nicht mehr ganz so viele Kameras auf ihn gerichtet waren, bevor er gestorben ist. Auch wir sehen das zunehmende Entgleiten eines Karl Lagerfeld, der irgendwann mal sicherlich eine Stilikone war, mittlerweile aber auch nur noch Scheiße in irgendwelche Mikrofone brabbelt und auch mittlerweile sogar, ja, keine Ahnung, sein Gebiss anscheinend auch nicht mehr richtig hat, was einem da auch leid tun kann irgendwo. Also das ist ja nur ein kleiner Auszug von Leuten, die wirklich im Alter die geistige Kontrolle verlieren und dementsprechend auch ihrem Ruf in einer gewissen Weise und dummerweise beim FC Bayern auch dem Amt einfach schaden. Ja, und ich glaube, bei Uli Hoeneß ist es pathologisch in einer gewissen Art und Weise, dass ich Uli Hoeneß erinnert mich, das hat er mich schon früher, auch so die Glatze und so weiter, die Halbglatze, diesen Kranz, erinnert mich immer mehr an meinen Opa, der, Gott hab ihn selig, der vor ein paar Jahren gestorben ist und als die Oma mit 99 gestorben ist, hat mein Opa mit 92 gedacht, er macht sich nochmal ein bisschen in einem Zuge geistiger Umnachtung, macht sich nochmal an die Pflegerin ran, so, ja, keine Ahnung, ja, und denkt, er könnte da nochmal landen oder so, und hat überhaupt keinen realistischen Weltsinn mehr, so, und das, so kommt mir Uli Hoeneß gerade vor, ja, komplett nicht mehr, komplett eher so aus Bild-Zeitungslektüre bestandene Meinungen und Äußerungen, die er behauptet, wenn er sagt, dass der Himmel grün ist, dann muss er grün sein, und wenn Leute sagen, nee, ist aber blau, dann sagt er, können mir viele erzählen, aber ich weiß ganz genau, dass das ist von außen gesteuert, deine. Ja, also. Genau. Ja, das ist, der Max hatte das im Rasenfunk halt auch nochmal ganz gut, wie ich fand, aus seiner Sicht nochmal beleuchtet. Er war, Uli Hoeneß ist es halt auch immer gewohnt gewesen, dass so Dinge halt eben auch noch irgendwie für ihn möglich waren, wegzumoderieren. So, aber er hat halt eine total falsche Kenntnis von dieser Reichweite, die er mit diesen Aussagen halt hervorruft, und die kann er am nächsten Tag nicht mehr wegmoderieren, die kann er nicht irgendwie damit wegmoderieren, dass er die Leute zu einem persönlichen Gespräch zu sich ins Büro einlädt und dann steht irgendwie am nächsten Tag eine Gegendarstellung irgendwo. Die Leute bilden sich ihre Meinung, bevor er überhaupt versteht, was das für eine Reichweite erzeugt hat, und das ist halt an der Stelle halt auch einfach fatal, und ich glaube, er ist halt auch einfach, wie du schon sagst, da so ein bisschen an der Stelle, dass er sich halt auch von außen halt, das hast du ja auch ganz oft bei solchen Menschen, die lassen sich halt auch von außen nichts sagen, ja? Hm. Ja, das ist so. Schwierig. Wie gesagt, der FC Bayern, ich muss sagen, und da will ich jetzt auch mal kurz die positive Aktion der Woche oder positive Tat der Woche, können wir eigentlich auch schon fast ein bisschen plantieren. Soll ich auf den Jingle-Knopf dafür? Ja, genau. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, und jetzt nehme ich das gerade auf. Ich finde, auch wenn es die Eintracht jetzt nicht betrifft, aber gute Tat der Woche kann man schon durchaus mal sagen, dass es der eine Fan war, der sich da hingestellt hat, auch wenn es jetzt vielleicht nicht rhetorisch perfekt war, aber es zum Besten gegeben hat, was ihm am FC Bayern und insbesondere an Hoeneß stört. Und das finde ich ganz wichtig, dass du als Fan, wie du es auch bei anderen Vereinen machst. Ich habe jetzt 93 gehört, wo es darum ging, wie es in Hannover aussieht. Aber dass die Fans irgendwo noch die Kontrolle und die Macht darüber haben, Dinge zu kritisieren. Und es ist ganz wichtig, dass Hoeneß kritisiert wurde. Und das fand ich, das muss ich echt sagen, du musst erstmal die Eier haben und da überhaupt hingehen und sowas, ein Statement abzugeben. Deswegen mein höchsten Respekt an den Fan, der da hingegangen ist. Wirklich, der hat Rückgrat bewiesen. Wow. Ja, fand ich auch sehr gut, wie du schon sagst, es war jetzt vielleicht rhetorisch nicht so der Feinschliff, und das war ja auch das, was ihr bei 93 länger besprochen habt, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass er halt einfach wahnsinnig nervös ist. Du sitzt da, stehst in diesem Saal da auf dieser Bühne, da sitzen eine Menge Leute, du weißt nicht, wie die reagieren. Ja, die können ja auch alle total im Uli H-Lager sein, und dann kriegst du da irgendwie halt eben Schwierigkeiten. Also das kostet schon einiges an Überwindung. Es war vielleicht nicht so klug, das alles irgendwie da reinzuwerfen, aber sich da hinzustellen, die Zeit auch zu nehmen und das halt alles da anzusprechen, das kostet schon viel Überzeugungskraft und viel Überwindung. Ja, finde ich auch. Ja. Wie gesagt, haben wir auch gestern auch als Conclusion gesagt, dass es positive überwiegt natürlich. Das war auch so ein bisschen eine Wunschvorstellung von mir, dass da jemand ist, der wirklich noch eloquent ist und der den Uli Hoeneß wirklich zerschrotet. So hat er tatsächlich Uli Hoeneß auch noch so die ein oder andere Möglichkeit gelassen, auf was er sich stürzen kann. Das war ein bisschen schade, aber meine Güte, es hat seinen Zweck trotzdem erfüllt. Er ist sehr, sehr prominent überall. Ja. Und ja, es ist also. Und er wird ja auch von den Meinungen gehört. Es ist ja nicht, es wird ja nicht genau über die Person gesprochen, genau, sondern auch über die Inhalte. Und das finde ich das extrem wichtig. Ja. Genau. Und weil weil Uli Hoeneß auch da wieder unfassbar unsouverän war, weil er das nicht wegmoderiert hat. Ja? Basti, darüber haben wir gestern, glaube ich, kurz gesprochen. Er hätte sagen können, ja gut, okay, nehme ich an, aber teile die Kritik nicht beim Einsatz. Aber er hat sich ja noch drüber aufgeregt, hat er noch dunkle Mächte von außen beschworen und so weiter und so fort. Als er reitet das komplett ins Absurde, dass man selbst wahrscheinlich auch geneigte Fans von Uli Hoeneß irgendwann sagen, okay, also er scheint auch wirklich nicht mal Latten am Rost zu haben. Ja. Ja. Und das kraft er, glaube ich, noch nicht. Ich bin gespannt, wie sich das irgendwann darstellen wird. Er wird es wahrscheinlich immer wieder auf diese Undankbarkeitsschiene führen, weil das ist immer sein Hauptargument. dass er in der Vergangenheit gute Dienste geleistet hat. Deswegen darf man ihn jetzt nicht kritisieren. Das ist sein Irrglaube, glaube ich. Aber das wird ihn wahrscheinlich, wird er das bis zum Ende durchziehen. Ja. Fand ich gut. Wir hatten noch eine Nominierung von einem Hörer bekommen, die haue ich jetzt einfach mal mit in die Shownotes. Da ging es um die klare Aussage von St. Pauli auf Twitter zu diesem Dresden-Banner. Da hatten wir vorhin ja schon drüber gesprochen. Ja, aber auch eine gute Tat der Woche, definitiv. Genau. Cool. Kommt von einem Hörer, Nummer. Von daher nehmen wir das mal noch mit auf. So, und dann biegen wir auf die Zielgerade ein und wir haben ganz klassisch immer die Empfehlungen und die Empfehlungen werden heute präsentiert von Fußball 2000 und da haben wir auch was Kurzes. Der Tobak. Ich muss das zusammenschneiden, es ging nicht anders. Das ist für mich die beste Fußball 2000 Folge seit Beginn. Ich fand sie super. Großartig. Und es ging wirklich am wenigsten um Fußball. Es ging am wenigsten um Fußball, aber es war eine so geile Unterhaltung. Wer mit Carpool Karaoke nichts anfangen kann, aber sich vier leicht angetrunkene Menschen in komischer Kleidung in einem VW-Bus angucken will, wie sie singend durch Frankfurt fahren, der muss da einfach draufklicken. Und wer das nicht sehen will, der muss da auch draufklicken, weil das ist großartig. Einziger Kritikpunkt, ich hätte erwartet im Sinne der Hörer und Zuschauerschaft, dass ihr zumindest alle Lieder in eine Playlist packt und die irgendwo unter dem Video verlinkt. Die haben wir, ich warte nur auf die offizielle Freigabe. Ah, sehr gut. Ja. Sehr gut. Also von aber daher. Das ist ein guter Punkt, dass es anspricht. Ja, ansonsten ja, vielen Dank. Kommentiert ruhig und schreibt mal drunter, weil wir haben schon sehr gemischtes Feedback. Also es gab auch schon einige, die es alles gehasst haben. Insofern würde uns natürlich freuen, wenn ihr drunter kommentiert und liked und so. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich gehasst habe, ist, dass jetzt neben einem ganz offensichtlichen Hoffenheim-Sympathisanten noch ein Freiburger da mit drin sitzt. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Vielleicht könnt ihr die mal unauffällig verschwinden lassen, die beiden. Gut. Ja, wir sind über dein positives Feedback, freuen wir uns sehr, weil als wir wirklich alle dort ausgestiegen sind, waren wir uns noch nicht sicher, was wir da gerade getan haben. Also muss man auch so sagen. War gemischtes Echo. Ja, es war wirklich gemischte Gefühle bei uns, dass wir nicht genau wussten, was wirklich die endgültige Sendung, wie die ankommen wird. Also, wir hatten Angst. Ja. Weil das Lustige ist ja, genau diese Folge, also wirklich die Sendung, die wirklich am wenigsten mit Fußball zu tun hat, wird ja in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also eigentlich am Mittwoch früh um 3 Uhr im HR-Fernsehen gezeigt. Also liebe Leute, wenn ihr noch länger wach sein solltet, das ist eure Uhrzeit, um euch diesen Unsinn mal anzugucken. Ja. Es wird immer schlimmer. Wenn ihr schon immer mal einen YouTube-Clip in einem öffentlich-rechtlichen Sender sehen wolltet, dann ist das genau der Zeitpunkt. Aber ja, schreibt doch vielleicht einfach mal bei den Jungs von Fußball 2000 da auf der YouTube-Seite unter das Video eure Meinung dazu. Ich glaube, das ist durchgekommen, dass das herzlich willkommen ist. Ich habe auch nicht mehr Empfehlungen meinerseits diese Woche. Habt ihr denn noch was? Let me think, no. No. Was habe ich? Nee. Diese Woche habe ich in der Empfehlungsliste... Nein, auch nicht so wirklich. Also, nee. Gut, dann haben wir natürlich die üblichen Standardempfehlungen. Wenn ihr noch nicht 93 gehört habt, dann hört ihr 93. Wenn ihr noch nicht den aktuellen Ringfuchs gehört habt, dann hört ihr den aktuellen Ringfuchs. Was ich gehe recht in der Annahme, dass im Laufe des Donnerstags wieder ein neues Wettbrötchen kommt, dann müsst ihr das natürlich auch noch hören. Mal gucken, ob wir noch irgendwo Geld finden. Da. Genau, und dann ist ansonsten am Samstag wieder Fußball und dann guckt der Fußball und nächste Woche schaltet der bei uns dann wieder ein und ich glaube, damit machen wir dann auch den sprichwörtlichen, oft zitierten Sack für diese Woche zu. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Genießt die Vorweihnachtszeit, einen schönen zweiten Advent, weil der kommt ja dann auch am Wochenende. Und wir werden in der nächsten Woche wahrscheinlich nicht am Dienstag aufnehmen, weil, wie gesagt, vor Weihnachtszeit, das wird dann eher so Richtung Montag oder so. Behaltet da mal die Social Media im Auge, da werden wir das ankündigen. Und damit ist jetzt gut und wir gehen nach Hause. Tschüss. Tschüss. Ciao.